Hallo und herzlich willkommen zum 169. Conncast-Themen-Podcast. Heute reden wir über den 104. Band von Detektiv Conan. Ich bin Lasse und heute an meiner Seite sind Olli. Hallo Olli. Hallo, willkommen zur Eröffnung von Band 104. Und auch mit dabei ist Jens. Hallo Jens. Hallo zusammen. Heute meine erste Teilnahme an einem Conncast zu einem regulären Detektiv Conan-Band und ich bin mal sehr gespannt, wie das so wird. Band 104 ist in Japan erschienen am 18. Oktober 2023 und hier in Deutschland bei uns am 6. August 2024, wie gewohnt bei Egmont Manga. Alle Kapitel waren vorher schon im Detektiv Conan Weekly zu lesen, aber jetzt haben wir sie noch einmal gebündelt in der klassischen Bandform vorliegen. Wenn wir vorne auf den Band gucken, dann sehen wir schon mal Conan in einem etwas extravaganteren Outfit. Es ist mal wieder ein Organisationsoutfit, was er hier trägt. Das war ja schon ein oder zweimal so in der Vergangenheit. Und hier trägt er es wieder, was uns schon. Allein dieser Conan auf dem Cover lässt einen schon erahnen, in diesem Band scheint ein bisschen was mehr zu passieren, finde ich. Im Hintergrund sehen wir ein Schachbrett, was durch die Kameralinse sehr gewölbt ist mit den Figuren. Wenn man das vergleicht mit dem Originalcover, zum Beispiel auf conwiki.org, dann sieht man, im Japanischen war das nicht so extravagant. Da war das nur einfach ein flaches Schachbrett mit zwei Figuren nur, die darauf neben Conan zu sehen waren. Hier in Deutschland ist es ein etwas volleres Schachbrett und wie gesagt durch diese Kameralinse eine etwas abenteuerliche Perspektive. Und was mir aufgefallen ist, lustigerweise, ist, wenn man sich hier den Springer und den Läufer in Weiß anguckt neben Conan, ich dachte erst, auf meinem Band ist irgendwie Fussel oder Staub drauf, aber man sieht, die Figuren werfen irgendwie Fäden so an ihren Spitzen oben. Und ich dachte erst, das wäre Staub so auf meinem Cover und habe versucht, das so wegzuwischen, aber nee, das ist im Foto drin. Keine Ahnung, woraus diese Schachfiguren gemacht sind. Ich habe sowas noch nicht gesehen. Ja, eine kleine Kuriosität. Insgesamt würde ich, weiß nicht, dieses japanische Cover, das nur diese zwei Figuren, die eine scharf, die andere so unscharf an der Seite, da zu sehen ist, gibt, und beide in schwarz, gibt mir ein bisschen ein ominöseres Gefühl als das deutsche Cover, aber das ist nur eine Kleinigkeit, das deutsche Cover ist insgesamt auch voll in Ordnung, finde ich. Das denke ich auch. Das Cover von das japanische Cover von Band 104 wirkt so ein bisschen ruhiger und aufgeräumter. Das vom deutschen Band so ein kleines bisschen, ja, fast schon chaotisch. So im direkten Vergleich finde ich tatsächlich das japanische Cover ein bisschen schicker. Ohne dass ich jetzt so genau sagen könnte, woran es eigentlich liegt. Aber ich finde, das japanische hat für mich einen Ticken die Nase vorn. Ja, würde ich auch so sehen. Also auf den ersten Blick wirkt das ja japanische eben entsprechend dadurch, dass wir nur zwei Figuren sehen und dass dieser zentrale König da so scharf gestellt ist und auch das Schachbrett ist halt gerade, das kennt man. Und deswegen ja wirkt das eher so ein bisschen, ja, wie Lasse sagt, geordneter und ja, hat so ein bisschen mehr. Ja, also irgendwie finde ich diese scharfe Figur, die hat so ein bisschen was und so im Vergleich vielleicht in der Bedeutung, vielleicht ist da gar keine Bedeutung, aber so Conan ist halt vorne und die beiden schwarzen Figuren, Hinweis auf die schwarze Organisation, die da rumläuft oder so, vielleicht hat es damit zu tun, vielleicht auch nicht. Ja, aber mir gefällt auch das Deutsche, gefällt mir auch. Weil da haben wir halt auch ein paar mehr Figuren zu sehen. Auch weiße Figuren sind da halt mit bei. Dass das Schachbrett so ein bisschen gekrümmt ist, das ist natürlich unlogisch so ein bisschen oder befremdlich. Befremdlich ist gut, weil ja ein Schachbrett ist nun mal nicht gekrümmt. Deswegen ist das hier so ein bisschen ja seltsam. Aber irgendwie gefällt mir hier ja auch halt, dass wir hier ein paar mehr Figuren noch sehen. Irgendwie sind hier aber die weißen Figuren ja zentraler und besser zu sehen. Hat dann eben nicht so viel mit der Organisation zu tun. Aber vielleicht hat das auch gar nichts mit der Organisation zu tun. Und ja, was mir noch einfällt bei den Figuren mit den komischen Fäden, die da dran sein könnten. Ich dachte an so einen Schachkoffer, so einen edlen. Der ist ja, da sind die Figuren so drinnen eingelegt. Und die sind dann umhüllt von so einer Art Schaumstoff oder was das ist. Damit die Figuren halt nicht kreuz und quer im Koffer durcheinander fliegen, sondern die sind davon umhüllt und vielleicht ist ja davon irgendwie so ein bisschen Fäden von den weißen Figuren irgendwie dran hängen geblieben oder so, aber muss auch nicht der Wahrheit entsprechen, vielleicht, ja, ist es auch einfach nur in der Bildbearbeitung passiert, ich weiß es nicht. Das waren nur meine Gedanken erstmal dazu. Ich finde es sehr interessant. Ich habe genau in die andere Richtung gedacht. Ich kenne das so bei relativ günstig hergestellten Kunststoffprodukten und so, dass das Ganze dann aus dieser Druckvorlage rauskommt und dann hängen meistens noch irgendwelche dünnen Restplastikfäden da, weil das Ganze irgendwie nicht richtig abgeschnitten oder zu Ende gegossen wurde. Also ich hätte jetzt tatsächlich eher gedacht, dass es kein Qualitätsmerkmal ist, sondern eher in die andere Richtung geht. Auf der Rückseite des Bandes sehen wir im Schlüsselloch Amanda Hughes, die haben wir ja schon mal vor einigen Bänden kennengelernt. Und auch die Beschreibung verrät uns schon, worum es geht und warum sie relevant ist. Vor 17 Jahren ist das Shogi-Genie Koji Haneda auf rätselhafte Weise ums Leben gekommen. Doch was ist damals wirklich geschehen? Jetzt kommt endlich die ganze Wahrheit ans Licht. Ausrufezeichen. Ein bisschen kürzerer Text als sonst und verweist auch nur auf einen Fall. Aber dieser Fall nimmt sehr viel Raum ein in diesem Band und ja, teasert einen schon ziemlich gut dafür, was einen hier erwartet, nämlich der lang ersehnte Flashback von vor 17 Jahren. Wenn wir den Band vorne aufschlagen, sehen wir zuerst Gusha Oyama, der uns am Anfang wieder eine Nachricht geschrieben hat. Sein Gesicht ist verbrannt. Ich frage mich, auf welchen Charakter das anspielen könnte. Huhuhu. Und er erzählt von seiner Recherche zu dem letzten Fall in diesem Band, beziehungsweise der dann auch in Band 105 noch größer präsent sein wird, wo er und seine Redakteure versehentlich eine Zugbegleiterin in Verlegenheit gebracht haben. Ups. Blöd gelaufen. Dann haben wir auf der Seite danach das Impressum, diesmal ist es wieder vorne. Erste Auflage Egmont Manga, verantwortlicher Redakteur Marco Walz, Lektorat Christian Schmidt und Christopher Willmann, Gestaltung Claudia V. Fillhauer und Koordination Angelika Schönhuber. Aus dem Japanischen übersetzt von Josef Scharnel und Yayoi Okada Willmann. Letzten Band hatten wir, glaube ich, auch schon Frau Okada Willmann mit drin, weil sie da wahrscheinlich zusätzliche Übersetzungen gemacht hat und Detektivlexikon. Hier sind wir jetzt an dem Punkt angekommen. Die ersten 10 Kapitel in diesem Band wurden alle noch von Josef Scharnel übersetzt und danach ist er leider verstorben. Da haben wir darüber berichtet ausführlich und hier auch in den Podcasts ausführlich schon zugesprochen. Und das letzte Kapitel in diesem Band, also Kapitel 11 in dem Band, ist das erste, was von Frau Okada Willmann übersetzt wurde. Das wird gleich nochmal relevant. Auf der nächsten Seite, Detektiv Conan Band 104, das alternative Cover. Wir sehen Shinichi und Conan, die hier mit einer Stoppuhr quasi 1 Minute 04 Sekunden stoppen. Lustig, süß. Und dann auf der nächsten Seite das Inhaltsverzeichnis und dann geht es auch schon mit einem Code Opening los, also das vom ersten Kapitel, die erste Seite ist nicht gleich das Cover, sondern erstmal eine Szene, das hatten wir ja ab und zu mal. Und bevor wir jetzt in die inhaltliche Besprechung gehen, nutze ich diese Gelegenheit, weil wenn man die erste Seite umschlägt, sieht man das Cover vom Fall 1, Eröffnung in Schwarz-Weiß, und da sieht man dann eine Sprechblase, wie das immer so ist, wenn das Cover die zweite Seite ist, dann ist da meist noch eine Sprechblase. Und in dieser Sprechblase sehen wir nichts. Und leider ist das ein Fehler, der im Weekly noch nicht gemacht wurde. Im Weekly war diese Sprechblase gefüllt und jetzt leider im Band ist sie das nicht. Das heißt, das hier ist nicht einfach nur wieder ein Fehler, der nicht behoben wurde, sondern es ist ein neuer Fehler. Und da können wir jetzt vielleicht am Anfang mal kurz dieses ganze Thema Fehler im Band leider mal wieder abhandeln. Wir hatten das auch schon im letzten Band, das ist wieder schlechter geworden mit den Fehlern. Und auch in diesem Band ist es wieder so, dass 90% aller Fehler aus dem Directive Con Weekly nicht behoben wurden. Es geht um leere Sprechblasen, es geht um kleinere Übersetzungsfehler, die teilweise durch fehlenden Kontext gemacht wurden. Das heißt, man konnte das zu dem Zeitpunkt vielleicht noch nicht genau wissen, als es übersetzt wurde, aber man könnte es jetzt hinterher wissen. Es geht darum, dass Fehler aus dem japanischen Band, der im japanischen Magazin gemacht wurde und dann im Weekly auch gemacht wurde, weil es im japanischen Magazin so war, was dann im japanischen Band korrigiert wurde, aber im deutschen Band nicht. So ein Fehler ist hier zum Beispiel auch drin. Es geht darum, dass mal wieder ein neuer Fehler, wie gesagt, die leere Sprechblase hier ganz am Anfang. An einer Stelle ist einer Sprechblase irgendwie eine 3, also irgendwie was vielleicht aus einer Software oder so, was da nicht mehr reingehört. In einem Kapitel ist der Weekly-Randtext nicht entfernt worden, was in allen anderen Kapiteln der Fall ist. Und es gibt ganz viele Fehler, ganz, ganz viele Fehler, wo Soundeffekte in Sprechblasen und Beschriftungen in Panels, wo die im Weekly ausgetauscht wurden vom Japanischen und nur Deutsch steht. Also wenn das einfach so im Panel drin ist, dann ist ja die japanischen Kana sind noch da und darunter steht die Übersetzung. Wenn es aber in Sprechblasen drin ist, dann wurde die Sprechblase quasi weiß gemacht von Egmont und in das Deutsche reingeschrieben. So war das im Weekly. Jetzt im Band haben wir wieder, das war in den letzten Bänden schon so, aber hier haben wir es an ganz vielen Stellen, so dass dann jetzt beides drin steht. Da steht der deutsche Text und der japanische Sprechblase drin. Übereinander überlappt sich und wenn man Glück hat, kann man es noch lesen, aber in einigen Fällen kann man es dann auch nicht lesen. Und auch an manchen Beschriftungen, wie zum Beispiel an Schachbrettern, wenn dann da irgendwie mit Boxen, Erklärboxen sind, sieht man das Japanische noch drunter. Ja, das sind alles Fehler, die drin sind. Da gleichzeitig ein oder zwei kleinere Fehler, wo Texte über die Sprechblasen hinausgehen, die wurden korrigiert. Also es ist nicht einfach komplett unbearbeitet. Die meisten Fehler sind noch drin. Es gibt neue Fehler. Und es gibt auch noch so Sachen wie, dass die ersten 10 Kapitel, habe ich ja gerade eben gesagt, sind noch von Josef Scharnel übersetzt. Und diese Kapitel, die Titel wurden alle geändert von allen 10 Kapiteln. Wir hatten in der Vergangenheit mal in Band 98 wurde mal ein Titel geändert und in Band 102 wurde mal ein Titel geändert, wenn es passt. Hier wurden die ersten 10 Kapitel bei allen die Titel geändert. Und nicht unbedingt, weil das ein Fehler war. Es wurde einfach auch nur, ja, scheinbar teilweise willkürlich einfach umformuliert. Zum Beispiel das erste Kapitel heißt jetzt Eröffnung in Schwarz-Weiß. Wie hieß das Kapitel im Weekly? Die schwarz-weiße Eröffnung. War das jetzt, also weiß ich nicht, musste man das jetzt irgendwie, es ist kein Übersetzungsfehler, also man konnte, scheinbar, weil man sich dachte, das passt irgendwie besser, diesen Kapiteltitel ändern. Aber dann ist im Kapitel auf dem Cover direkt unter diesem geänderten Titel die Sprechblase leer. Also ich bin jetzt kein Verlagsmitarbeiter, ich weiß nicht exakt, wie so eine Bandentstehung, wie so eine Bearbeitung ist, aber es wirkt halt schon irgendwie komisch, wenn man von 10 Kapiteln den Titel ändern kann. Und teilweise verschlimmbessert man das sogar. War wieder sehr, sehr, sehr extrem frustrierend, was hier passiert ist mit dem Band. Was extrem schade ist, weil es ist ein sehr wichtiger Band mit einem extrem wichtigen Fall, der auch für viel Aufmerksamkeit und positive Enthusiasmus begrüßt wurde in der Community. Und wenn man jetzt wieder leider diesen Band, dann sieht man einfach, dass da einfach extrem... Ich meine, man schlägt das erste Kapitel auf und in der zweiten Seite fehlt in der einzigen Sprechblase gleich fett auf dem Cover der Text. Und da denkt man sich so, was ist denn hier los? Man kauft hier ein Band für 7 Euro. Ich habe vorher quasi eine Testphase und jetzt kaufe ich mir trotzdem als Kunde dieses 7 Euro Buch. Und dann sind alle Fehler, die man vorher wusste, sind immer noch drin. Und es sind neue Fehler drin. Und es wurden Sachen korrigiert, aber dann die meisten Sachen doch nicht. Und irgendwie Ja, es ist an so vielen Stellen so, dass wir es jetzt hier einmal am Anfang abhandeln wollten und nicht immer wieder auf jeden Einzelnen, denn dafür ist es wirklich zu viel. Aber ja, das ist leider wieder, muss man hier sagen, ein sehr, sehr großer Wermutstropfen, der sich leider wieder eingeschlichen hat. Und dass wir jetzt wieder da sind, dass man sagen muss, alles, so gut wie alles aus dem Weekly ist noch drin und auch noch neue Fehler. Und das ist extrem frustrierend als Fan und als Kunde, das ist kein gutes Gefühl. Ja, da kann ich mich nur anschließen. Also so häufig fallen mir die Fehler ja nicht auf. Also alle Fehler, die Lasse aufzählen würde, sind mir tatsächlich nicht aufgefallen. Und auch erst beim zweiten Hinschauen vielleicht das ein oder andere Mal. Und manche Fehler sind nicht so schlimm, da kann ich drüber wegsehen und sagen, ja, okay, ist ärgerlich, aber naja. Im Prinzip sollte es überhaupt nicht sein, weil ich mir halt denke, wenn ich so ein Band Korrektur lese oder nochmal drüber gehe in der Qualitätsabteilung, die es hoffentlich geben wird oder so, dann fällt einem das auf. Und gerade diese erste Sprechblase, die auf dem Deckblatt ist, die ja leer ist, also da muss ich sagen, das ist mir sofort aufgefallen, natürlich, weil es ist nur eine Sache, die da drin steht. Und was mich am meisten halt stört dabei, ist der Kontext, in dem das steht. Ich meine, wir haben halt vorher das Gespräch von Kokoro und Wakita und dann kommt die Coverseite, wo das halt steht und dann sieht man Wakita, den mysteriösen Charakter und im Hintergrund diese Szene mit Koji Haneda, wo da der Typ in seinem schwarzen Ding steht und nicht Koji, und Wakita, der sagt irgendwas und man weiß nicht, was es ist. Und es könnte alles sein. Es könnte sich auf das Gespräch beziehen. Es könnte irgendwas Mysteriöses mit der Vergangenheit zu tun haben. Es könnte mit dem Mann da zu tun haben oder irgendwas. Also diese Szene, also das hat mich so beschäftigt dann in dem Moment, weil ich so dann dachte, ich weiß jetzt nicht, was er sagt. Und er ist ja ein wichtiger Charakter. Das weiß man. Und also das ist wirklich hier der Punkt. Also das stört mich am meisten und ja, das finde ich, also das muss überhaupt nicht sein. Also das finde ich, das geht gar nicht so. Was an so einer wichtigen Stelle, wo es einem hundertprozentig auffallen sollte. Und wenn wir jetzt noch den Input von Lasse mit reinnehmen, dass man die Kapiteltitel korrigiert hat, man also schon auf dieser Seite war und ja, vielleicht hat man es nicht gesehen, weil es dann der Kapiteltitel ist vielleicht auf einer anderen Ebene als diese Sprechblase, was ein bisschen seltsam wäre, weil Text ist Text, aber gut. Aber dann müsste einem ja trotzdem irgendwie in den Sinn kommen, oh ja, da ist noch eine Sprechblase, das macht der Kollege oder was auch immer. Ich weiß auch nicht, wie das abläuft, aber allein wenn ich daran denke, wenn man am Anfang noch ist und dann da den Band Korrektur liest oder so, dass einem das nicht auffällt. Also, da muss ich echt sagen, das enttäuscht mich mit am meisten. Und da bin ich auch wirklich enttäuscht, dass das halt nicht korrigiert wurde. Oder beziehungsweise, wie Lasse ja auch sagte, es war nicht vorhanden im Weekly. Im Weekly hatten wir diese Sprechblase. Und jetzt im Band ist sie halt nicht. Und das ist auch nochmal das, was den Hammer der Enttäuschung noch mal stärker auf mich herabfallen lässt, dass etwas gut war und es wurde verschlechtert. Also, und das ist ja nur die eine Sache. Die anderen Sachen hat Lasse ja auch schon angesprochen. Wenn da irgendwie noch so ein Weekly-Text steht oder so, der auch nicht da sein sollte und alles andere. Also, ja, es ist wirklich sehr enttäuschend. Man ist unzufrieden darüber, auch gerade in dem Punkt. Ich erinnere mich, wie wir diese Qualitätskontrolle in den vergangenen Bänden gelobt haben, wo wir stolz drauf waren, dass die Korrekturen angenommen wurden von uns im Forum oder allgemein, dass irgendwer darauf geguckt hat und gesagt hat, oh, guck mal, das ist falsch, das ist falsch, das muss korrigiert werden und es wurde gemacht und das war toll und jetzt geht's wieder in eine andere Richtung und nicht mit ein, zwei Sachen, sondern eben mit mehreren wichtigen Sachen und ja, ich finde, das sollte nicht sein, gerade wenn man halt ein Verlag ist, eine Serie hat und Conan ist eine starke Serie meiner Meinung nach bei Egmont. Da sollte ja sowas eigentlich wirklich nicht passieren. Ja, eurer Kritik schließe ich mich an. Ich möchte direkt den Punkt aufgreifen, den du jetzt zuletzt angesprochen hattest, Olli, dass halt Conan eben wirklich so eine große, starke Serie ist. Und ich würde wirklich mal behaupten, Detektiv Conan ist eines der Zugpferde, wenn nicht sogar das Zugpferd schlechthin von Egmont Manga. Und ich mag mir das jetzt einbilden, aber auf mich wirkt es tatsächlich so, als wäre da so ein bisschen der Gedanke dahinter, naja, Conan ist ein Selbstläufer. Und wenn wir da so ein paar Fehler haben, auch ein paar mehr Fehler, das wird zwar schon den Leuten auffallen, aber die treuen Fans, die kaufen es ja. Und wer schon ein paar Bände hat, der wird sich auch den nächsten Band holen. Und wer ohnehin schon alle vorherigen 103 Bände hat, der wird den 104. sowieso holen. Auch wenn er sich vorher vielleicht schon die Weeklies gekauft und die durchgelesen hat. Und ich bin halt der Meinung, das darf nicht sein. Nur weil eine Serie wirklich gut läuft und weil sie sehr viele Fans bindet, entbindet das wiederum nicht den Verlag von der Qualitätskontrolle und dann halt vielleicht auch ein zweites Mal drüber zu schauen. Natürlich, ich habe keine Ahnung, wie ist die Personalstärke, wie extrem ausgelastet ist Egmont, wie viel Budget ist überhaupt für Qualitätskontrolle eingeplant und so weiter. Das sind ja zig Parameter, die damit reinspielen. Aber all diese Punkte rechtfertigen es nicht und entschuldigen es nicht, so lasch mit so einer langlaufenden und erfolgreichen Serie wie Detektiv Conan umzugehen. Und ich finde es dann für meinen Teil einfach schade, wenn es Fehler gibt, die im Weekly da waren, auf die dann hingewiesen wurde, die also Egmont dann auch bekannt gewesen sein dürften. Die wurden entweder nur halb korrigiert oder gar nicht korrigiert. Und dann gab es Sachen, die waren so voll und ganz in Ordnung, die waren so korrekt und wurden dann ja falsch gemacht. Ja, das Beispiel mit der Sprechblase auf dem Cover des ersten Kapitels. Da frage ich mich dann, wie passiert sowas? Ja, es ist ärgerlich, gerade bei diesen wichtigen Punkten, bei diesen wichtigen Passagen. Und ja, mal schauen, wie sich das so in den nächsten Bänden weiterzieht. Es ist ja nun leider kein neues Phänomen und ich denke, wir müssen da halt einfach abwarten. Genau. Und wie gesagt, wir haben das jetzt einmal so gebündelt am Anfang besprochen. Also wenn ihr jetzt noch irgendwelche Fehler gefunden habt und dann wir die in den Besprechungen jetzt nicht explizit ansprechen, dann seht uns das nach, aber das wird dann sonst immer so ein bisschen kleinteilig, deswegen haben wir das hier jetzt mal gebündelt am Anfang besprochen, damit wir jetzt in die inhaltliche Besprechung reinstarten können. Der erste Fall ist 7 Kapitel lang, aber so ein kleines bisschen intern zweigeteilt, in die ersten 3 Kapitel in dem Mordfall in der Gegenwart und dann in den zweiten Kapitel, in den 4 Kapiteln, der zweiten Hälfte, der Mord beim Schachturnier in der Vergangenheit. Und über den Teil in der Gegenwart erzählt uns hier erstmal Jens noch etwas. Genau. In der Gegenwart fangen wir erstmal an in der Detektei Mori und wir sehen Kogoro, Ran und Kaninori Wakita, der eine Portion Sushi vorbeibringt, drei Portionen Sushi sogar, denn Kogoro meint, naja, der letzte Fall, der war sehr lukrativ und jetzt ist es Zeit für etwas Luxus. Und dann erzählt er auch gleichzeitig von den Plänen, dass da so im Westopia, im Haido-Viertel ein Turnier stattfindet, genauer gesagt ein Schachturnier. Und da geht es dann auch direkt weiter in diesem Hochhaus. Mittlerweile hat sich die Anzahl der Charaktere ein bisschen erhöht. Shiratori ist dabei, Sumiko Kobayashi, dann die Detective Boys sind am Start und auch Rumi Wakasa ist dabei. Insofern eine doch etwas größere, illustre Runde. Und nachdem die dann erstmal so alle aufeinander getroffen und sind und sich begrüßt haben, geht es damit weiter, dass die Fallcharaktere vorgestellt werden. Allesamt Turnierteilnehmer, von denen am Ende einer sterben wird und dann gibt es die klassische Ermittlung mit 3 Tatverdächtigen und am Ende einem Täter. Ebenfalls mit von der Partie ist aber auch Hyo Kuroda. Gegen den spielt dann am Ende Inspektor Shiratori. Und ja, bei dieser Partie ertönt auf einmal ein Lied, Amazing Grace, was die Fallcharaktere, die kurz zuvor vorgestellt wurden, so ein kleines bisschen nervös macht und zumindest für den Leser sichtlich aus der Ruhe bringt. Ja, danach läuft der Fall erstmal weiter. Shiratori hat gegen Kuroda verloren und sucht jetzt wiederum seinen Springerschlüsselanhänger, den er von Sumiko Kobayashi bekommen hat. Ist natürlich für ihn ziemlich problematisch, weil diesen Schlüsselanhänger, den will er natürlich als Andenken und als Glücksbringer unbedingt zurückhaben. Und dann ist die Frage, naja, wo könnte der sein? Er begibt sich auf die Suche. So läuft dieser Fall dann erstmal ein Stück für Stück weiter, bis einer der Turnierteilnehmer verletzt wird durch zersplittertes Glas in seiner Hand. Und dieses Glas ist zersplittert wegen eines Pfeils, das durch die Wand, durch dieses Glas in die Wand geschossen wurde. Und es bleibt nicht nur bei diesem einen fast Mordanschlag, sondern es kommt dann auch zu einem richtigen Mord. Denn ein anderer der vorgestellten Turnierteilnehmer wird mit einem Pfeil in der Brust durchbohrt auf der Toilette sitzend gefunden. Okay, die Leiche ist da. Jetzt ist die Polizei ja auch schon vor Ort. Praktisch geht es direkt weiter mit den Ermittlungen. Die übernehmen dann Kuroda und Shiratori und natürlich ist auch Conan wieder mit von der Partie, klar. Megure ist dann auch noch vor Ort, trifft noch ein und es geht dann erstmal darum, die drei Verdächtigen zu befragen, wer hätte denn hier eventuell ein Motiv und die Möglichkeit, um da irgendwas zu deichseln und irgendwas zu tricksen. Natürlich meinen alle, ja, ich weiß von nichts und ich habe ja auch kein Motiv und so weiter und so fort. Der Fall rückt dann mehr und mehr in den Hintergrund tatsächlich, weil es immer mehr die Hauptcharaktere werden, die hier in den Vordergrund rücken. Allen voran in diesen drei Kapiteln Kuroda und Rumi Wakasa. Ja, schließlich, um das Ganze ein bisschen abzukürzen, ist Conan dann noch mit Hilfe des Professors drauf und dran, den Fall aufzuklären und kann ihn dann am Ende auch erfolgreich auflösen. Das Motiv für den Mord wird dann noch erklärt, der Täter wird abgeführt und schließlich geht es dann damit weiter, dass wir Rum sehen, der dann auch einmal einen ganz kurzen Auftritt hier bekommt, wieder in seinem schicken alten Oldtimer. Und das ist dann auch gleichzeitig der Punkt, an dem die Handlung der Gegenwart in den Flashback, das, was da vor 17 Jahren passiert ist, übergeht. Und ja, damit bin ich mit meiner Zusammenfassung erstmal durch und ja, gebe ab. Ja, wie du es gerade eben schon gesagt hast, der eigentliche Mordfall rückt eher so ein bisschen in den Hintergrund. Er hat durch seine Sterbenachricht schon so ein bisschen relevant, so ein bisschen ähnlich wie in dem Fall, wo wir damals erstmals Koji kennengelernt haben. Derselbe Tatort wie vor 17 Jahren. Da wurde ein ähnlicher Trick verwendet, der dann in dem Koji-Fall für einen Hinweis gegeben hat, ohne dass die direkt zusammenhängen, sondern die sind halt von der Struktur her ähnlich und dadurch haben die Charaktere eine Verbindung gezogen. Und so haben wir das jetzt hier wieder auch, dass durch diese Sterbenachricht Kuro da der Cons Lösung sieht, den Entschluss fasst, ihn jetzt mit in diesen Fall einzuweihen. Und dafür ist der Fall ganz nützlich. Ansonsten ist es halt so wie zum Beispiel ja im Mystery Train oder so, ne, wo man auch so nebenbei einen Mordfall hatte und der Rest schlängelt sich dann so drumherum. Man hat ihn hier halt, aber das Wichtigste ist, was um ihn herum passiert. Und das, was um ihn herum passiert, ist hier schon sehr spannend, jetzt auch quasi in dieser Aufbauphase, bevor wir zum richtigen Flashback bekommen. Ich fand das damals schon toll und ich finde das jetzt auch immer noch toll im zweiten Kapitel. Rumi Wakasa und Rum haben in diesem Kapitel keinen Text. Also sie haben keinen Dialog in diesen beiden Kapiteln. Sie haben nur Blicke quasi und Panels, wo ihre Blicke gezeigt werden. Und allein dadurch nehmen sie sehr viel Raum ein und machen so einen großen Eindruck, dass es echt, dass ich das echt toll finde. Und ja, es ist insgesamt ein sehr schöner Aufbau für das, für den Flashback, der danach kommt. Aber der eigentliche Mordfall, naja, er ist solide, aber mehr nicht und mehr braucht er eigentlich auch nicht sein. Ja, das denke ich mir auch. Der Fall ist ganz gut fürs Setup, fürs Build-up und danach geht es dann ja jetzt ans Eingemachte. Ja, mir hat der Aufbaufall sehr gut gefallen. War so ein bisschen ja, leicht geplinkel mit dem Schachturnier und dann eben mit den vielen Hauptvarianten. Also am Anfang war halt schön seicht und entspannt, dass Shiratori dann auf Kuro da plötzlich trifft, wo keiner so mit gerechnet hat. Und dann denkt man erst, oh Gott, warum ist er hier? Er ist ja der, ne, hohes Tier bei der Polizei und so. Und dann kommt einfach nur raus, nein, er spielt einfach nur gerne Schach. Und ja, das war dann so der Anfang. Und dann, ja, wie das so zwischendrin dann halt weitergeht. Und auch was, ja, Lasse halt gesagt hat, sozusagen, fand ich sehr spannend und schon darauf hinarbeiten, wo wir jetzt gleich hinkommen, wenn sich Kuro da eben an die bestimmte Szenen erinnert und dann einfach nur, ja, wir sehen diese Bilder aus der Vergangenheit und wir denken, okay, ja, wie hängt das alles zusammen? Warum sind da Tote oder der Figur und dann erinnert ihn die aktuelle Figur, erinnert ihn an die damalige und ja, dann auch dieses Aufeinandertreffen mit Rumi, wo er dann sagt, ja, wir haben uns doch schon mal vorher gesehen, außer bei dem einen Fall da. Und dann doch nicht. Und dann wieder diese Erinnerung an Amanda Hughes damals. Also wirklich wird schon sehr spannend hier alles aufgebaut. Und dann eben auch das letzte Panel, wo Kuroda zu Conan dann halt sagt, ich werd's dir erzählen, sozusagen. Und das schon allein, ja, die Spannung breit macht und gut, dass wir jetzt alles gleich auch bekommen. Das wäre ein sehr mieser Cliffhanger gewesen. Und ja, ansonsten der Fall an sich, ja, war halt so, er war da, aber ja, und war auch ein bisschen mit Chemie belastet, wie das Glas so explodiert ist und dies und das. Also das war alles nicht ganz so wichtig wie eben diese, ja, Haupthandlungsszenen, die da dann noch mit einem hergehen. Und auch für mich eine sehr zentrale Frage, warum Rum überhaupt da ist und in Person halt. Und das hat die Spannung auch nochmal angehoben, weil ich die ganze Zeit so dachte, hä, warum ist er überhaupt da? Was will er da? Also ja, das hat dieser Band, der Einstieg schon sehr gemacht. Er hat mich sehr gehypt und mit Spannung erwartet. Und das hat den Lesefluss sehr angehoben und auch erfreut. Ja, das mit Rum, finde ich, das hat sich sehr gut erschlossen, weil wir hatten ja im letzten Band, also wir hatten ganz am Anfang, ganz vor einigen Dutzenden Bänden in Band 92 schon mal die Szene, wo Wakita über Rumi in der Zeitung liest. Aber wir hatten ja im Band 103 die eine Szene, wo sich Wakita bei Konnen nach Rumi erkundigt, weil er einmal den bösen Blick von ihr gespürt hat in Band 101. Und hier am Anfang, dass dann wieder Kuro erwähnt, ja, Rumi Wakasa ist an diesem Ort. Ich finde, da erschließt sich schon ganz gut, warum jetzt Rum genau da ist. Und am Ende des Mordfalls dann, wenn da die Überwachungskamera gehackt wird, wird das dann schon ziemlich deutlich, wer das Ziel ist von Rum. Und da geht es jetzt auch gleich genauer drum. Nämlich im Flashback Teil dieses Falls. Das sind jetzt die nächsten vier Kapitel. Und dazu sage ich jetzt inhaltlich etwas. Wir fangen noch mal kurz an in der Gegenwart, aber dann geht es immer hin und her erstmal. Wir starten in der Vergangenheit und gehen durch Kurolas Augen zurück in die Vergangenheit vor 17 Jahren. Er war damals da. Damals hat er noch bei der nationalen Polizeibehörde gearbeitet, in derselben Abteilung wie Bourbon das aktuell tut, in der Gegenwart. Wir wussten schon, dass er bei der nationalen Polizeibehörde war, aber dass er wirklich exakt in derselben Abteilung damals gearbeitet hat wie Rei Furuya in der Gegenwart, das wussten wir bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Jetzt wissen wir es. Und er ist da gerade zufällig im Hotel, weil er da Urlaub macht und er sich das Schachturnier ansehen will. Sieht da Koji Haneda auch im Restaurant, wie er da mit Prominenten sich so ein bisschen zum Spaß der Partien gibt und sich sehen und gesehen werden, so ein bisschen, ne? Man kennt das ja. Und er verabschiedet sich dann, weil er hat noch eine private Schachpartie, ist er noch verabredet zu. Auf dem Flur begegnet Kuroda dann kurz Amanda Hughes und ihrem Bodyguard. In der Flashback-Szene, in der Szene, die wir im Flashback schon gesehen haben, im Fall davor, wo sich Rumi und Kuroda da auch getroffen haben. Hier ist sie und wir bleiben jetzt bei der Perspektive von dem Bodyguard, dem weiblichen Bodyguard Asaka. Das war ja auch ganz am Anfang da mit diesem ganzen Ding mit Asaka und der Tatort. Und sie begleitet Amanda zu ihrem Schachspiel mit Koji Hadeda da. Ja, die beiden treffen sich da zu einer Schachpartie und dabei erzählt Amanda Koji so ein bisschen Asakas Vergangenheit, Rachel Asaka, wie sie in ihren Dienst gekommen ist, wie sie sie quasi adoptiert hat, weil auch schon ihr Vater im Dienst war für Amanda und dann gestorben ist und so weiter. Und es wird auch darauf eingegangen, dass Rachel Asaka eine Augenkondition hat durch zu hohen Stress und durch ein schlechtes Gefühl juckt dann oder tut ihr Auge weh und wenn der Stress zu hoch ist, wird sie temporär auf dem Auge blind. Das passt ja auch alles ganz gut zu Rumi, denn tatsächlich haben wir wieder dieses typische Stilmittel, dass wir uns in einem Flashback befinden und dann hören wir quasi so leise diese Stimmen aus der Gegenwart und wir sind dann bei Rumi. Wir kommen aus dem Flashback wieder raus in die Gegenwart und sind jetzt bei Rumi gelandet, denn sie ist Rachel Asaka und sitzt dann noch mit den Detective Boys und Kobayashi im Restaurant. Und wie sie damals auch in der Vergangenheit ihr Auge weht hat, sondern sie ein schlechtes Gefühl hatte, hat sie jetzt auch ein Gefühl und beschließt, ich gehe mal besser früher. Und ganz zufällig macht sie, oh, schade, Kobayashis Regenschirm kaputt und bietet ihr an, hey, ich gehe jetzt und nehme gleich ein Taxi, ist alles kein Problem, Fräulein Kobayashi, nehmen Sie doch meinen Regenschirm. Ja, und wir sind dann noch in der Gegenwart und gehen zu Rum über, der ja da die Kameras gehackt hat, haben ließ und sich die Bilder anguckt von Rumi mit ihrem Regenschirm und sich dann erinnert, ach ja, damals vor 17 Jahren, als das Ganze angefangen hat, war ich auch hier so dabei, die Computer zu hacken. Und wir gehen dann wieder in die Vergangenheit, diesmal aus Rums Sicht, der mit seinem speziellen Wahrnehmungssinn, den er zu haben scheint, und seinem fotografischen Gedächtnis auf seinem einen schlangenartigen Auge, seinem echten Auge, überwacht, kann er durch die Überwachungskameras alle Bodyguards von Amanda, die im Hotel verteilt sind, erkennen und sie werden dann überwältigt, weil Rum erinnert sich, der Bodyguard, der war schon mit ihr bei den Filmfestspielen in Cannes und der war mit ihr bei den Formel 1 und der war da und da. Und weil er sich sein fotografisches Gedächtnis so gut ist, kann er die alle identifizieren und sie so ausschalten. Sodass am Ende nur noch zwei Bodyguards übrig bleiben, wie sie feststellen, nämlich die asiatische Frau, die bei Amanda ist, und dieser hünenhafte Asiate, Kuroda, der scheinbar neu eingestellt wurde. Also Kuroda wird hier mit reingezogen quasi, obwohl wir dann später auch erfahren, nicht ganz zufällig, er war nämlich doch nicht im Urlaub da, sondern sollte sich heimlich mit Amanda treffen, um eine Kooperation mit der nationalen Polizeibehörde auszuhandeln, denn Amanda hatte viele Kontakte zu Ermittlungsbehörden und Regierungen und so. Sie war sehr einflussreich und reich und auch politisch aktiv. Amanda hatte ein schlechtes Gefühl, als plötzlich alle Bodyguards sich nicht mehr melden. Naja, und sagt dann zu Asaka: Ach Mensch, ich habe da einen Springer vergessen bei Koji. Kannst du ihn noch mal kurz holen gehen und mich bitte alleine lassen? Und Asaka möchte das eigentlich nicht, aber Amanda zieht die ultimative Karte und sagt: Ich bitte dich, als deine Mutter, kannst du mir diesen Gefallen tun, bitte? Und dann sagt Asaka: Ja, okay. Geht sie weg. Natürlich hat Amanda es gemacht, um sie zu schützen, denn Rum kommt jetzt zu Amanda hin und bedroht sie ganz direkt. Und auch Kuroda wird im Badezimmer in einem Hotel überfallen. Von der Organisation kann sich aber wehren und seine Häscher ausschalten. Aber jetzt ist er auch er quasi in Alarmbereitschaft und dieser ganze Fall nimmt seinen Lauf und es ist weniger ein Fall, sondern jetzt sind wir eher so ein bisschen, ja, jetzt ist es quasi so ein Thriller-Drama-mäßiges Ding, ein Film, was der jetzt einfach abläuft und wir sehen live den Twists und Turns zu. Also wir sind jetzt weniger in einer Detektivgeschichte, sondern jetzt eher in so einem spannungsgeladenen Drama-Krimi mäßig drin. Denn Asaka ist ja bei Koji und damit in Sicherheit, aber das schert rum nicht, denn er will einfach Amanda erpressen. Und dann wird sich Asaka schon zu erkennen geben. Doch Amanda nutzt die Gunst der Stunde und nimmt schnell selber von sich aus das Apoptoxin, beziehungsweise einen seiner Vorgänger, wir sind ja vorhin vor 17 Jahren, und bringt sich quasi so selber um, damit sie nicht in die Hände der Organisation gerät. Was Rom nicht so toll findet, weil jetzt ist plötzlich Asaka, wer weiß, was sie alles weiß, auf freiem Fuß und sie haben kein Druckmittel mehr, also gilt es, schnell Asaka finden. Asaka ist noch bei Koji und Koji nimmt es auf sich, Asaka quasi zu beschützen. Er versteckt sie in seinem Zimmer und wimmelt die Organisation so ein bisschen ab. Doch natürlich, die Organisation lässt sich nicht so einfach abwimmeln und drängt dann schlussendlich doch in ihr Zimmer ein. Asaka ist versteckt hinter einem Buchregal, nachdem Koji sie betäubt hat mit einem Elektroschocker, weil er ist einfach so selbstlos. Und gibt ihr noch den Shugi-Stein, der ihr in der Gegenwart sehr, sehr wichtig ist, wie wir in den vergangenen Fällen gesehen haben. Und Rom mit seiner Beobachtungsgabe ist fast dabei zu sehen, die Bücher da an ihrem Regal sind aber ein paar Millimeter bewegt worden. Das ist ja komisch. Und will da schon fast beigehen, bevor Koji ihn sagt, hier, Renya Karasuma, ich erinnere mich. Und da wird Rom natürlich sofort ganz aufmerksam und seine Aufmerksamkeit wird vom Asaka weggezogen zu Koji. Weil Koji sich nämlich erinnert, Sie, vor einigen Jahren haben Sie mal auf dem Weltwirtschaftsforum in Vertretung für Renya Karasuma gesprochen, weil der krank war. Dem geht's nicht so gut. Und Sie arbeiten irgendwie für ihn scheinbar, oder? Und ja, da ist rum natürlich, was wissen Sie noch alles? Wir müssen Sie jetzt erstmal aus Ihnen all Ihr Wissen rausprügeln und das buchstäblich. Koji wird ordentlich übel zugerichtet und sein gesamtes Badezimmer verwüstet von den Schergen der Organisation. Aber es bringt scheinbar nichts und er redet nicht. Und parallel hat Kuro da auch noch die Leiche von Amanda gefunden und die Polizei gerufen, weswegen Rom von den Sirenen alarmiert wird und sie beschließen, okay, jetzt müssen wir Koji doch erstmal umbringen. Und nimmt dafür auch das Apoptoxin. Er geht dann und lässt ihn im Sterben zurück, aber. So wie Amanda, wie wir sehen, auch eine Sterbenachricht hinterlassen hat, hinterlässt auch Koji eine Sterbenachricht, die wir ja auch schon kennen mit dem Put on Mascara und so weiter. Und somit ist dann erfüllt er dann auch quasi seinen letzten Tat mit seiner letzten Kraft, führt er das noch aus. Kuroda ist natürlich inzwischen auch durch die ganzen Umstände darauf gekommen, Moment, private Schachpartie, da war doch was. Ich muss hier schnell zu Kojis Zimmer, weil da ist vielleicht Asaka und Koji könnte vielleicht in Gefahr sein. Er kommt dann schlussendlich in das Zimmer rein, findet es endlich, überwältigt erstmal noch ein Organisationsmitglied und findet dann aber leider nur noch die Leiche von Koji. Und Asaka findet er dann auch, die sich da aus dem Bücherregal schält und wieder be zu Bewusstsein gekommen ist. Die ist natürlich, die sieht, oh, Koji ist tot und Kuroda steht davor und ist erstmal so, tja, sie haben ihn umgebracht, was? Und Kuroda ist so, nee, nee, aber Rumi verprügelt ihn trotzdem, beziehungsweise Asaka, Rumi ist ja dieselbe Person. Es gibt eine kleine Kampfszene zwischen den beiden, die und Kuroda kassiert ordentlich, er verliert eigentlich, doch dann sieht Rumi ein Foto auf seinem Handy von der Leiche von ihrer Mutter, Amanda, und ist dann total schockiert und ihr kommen die Tränen und während sie dieses Foto betrachtet, wird sie von Kuroda überwältigt, der sie verhören will, aber erstmal müssen wir hier aus dem Hotel raus und diese ganzen Leute, das ist ja alles irgendwie sehr suboptimal. Er schmuggelt sie dann raus in einem Koffer, begegnet dabei Rum, der inzwischen auch drauf gekommen ist, die war in dem Zimmer versteckt. Und geht da wieder hoch. Sie begegnen sich kurz, aber dann er doch dran vorbei. Und Rum fällt dann erst später auf, da in dem Koffer, da muss sie drin gewesen sein. Es kommt zu einer Verfolgungsjagd und bei der Kuro das Fahrzeug von einem Truck erfasst wird. Es geht in Flammen auf und die Organisation zieht sich zurück. Sie gehen jetzt nicht nochmal zum verunfallten Auto hin, um denen noch Kugeln in den Kopf zu jagen, weil es gibt zu viele Leute, die da rumstehen und bald kommt Polizei und Feuerwehr. Das heißt, wir hauen einfach ab, die sind bestimmt tot. Ja, Problem, sie sind nicht tot. Kuroda wird aus dem Wrack gerettet, seine Gesichtshälfte ist versenkt und er hat dann schon verbannt und er fragt den Sanitäter noch, was mit der Frau, die hier bei mir im Auto war, was aus der geworden. Aber er sagt zu ihm, da war keine Frau in ihrem Auto. Tja. Rachel Asaka ist verschwunden und Kuroda fällt ins Koma, was wir ja auch schon erfahren haben, dass er 10 Jahre lang im Koma lag. Und damit schließt er auch seine Geschichte an Conan. Er hat ihm jetzt quasi alles erzählt. Und jetzt schließen wir noch die Handlung in der Gegenwart ab, denn Rum ist ja da beim Gebäude, um Rumi umzulegen, hat dafür Chianti und Korn ankarren lassen. Und sie sollen Ausschau halten, weil sie haben ja auf den Überwachungskameras gesehen. Aha, der Regenschirm von Rumi, den sie in der Hand hatte. Diese Person muss also erschossen werden. Aber wir haben ja schon gesehen, eigentlich ist das Kobayashi, die jetzt in der Gegenwart diesen Regenschirm hat. Und sie treten, während die Detective Boys und Professor Agatha und Kobayashi vor die Tür treten, Conan versucht das noch zu verhindern am Telefon, aber der Akku ist dann leer und es gibt dann die spannende Szene, Chianti und Korn schießen. Doch in dem Moment fällt Kuro da auf, Moment, nicht Kuro da, sondern Rum, Moment, die Schuhe von der Person, die sind ja jetzt ganz andere, wartet mal. Und dadurch, dass er so laut brüllt, erschrecken sich Chianti und Korn und sie schießen daneben, schießen nur den Regenschirm weg von Kobayashi und merken, das ist ja eine ganz andere Person, was ist denn hier los? Und bevor sie genau realisieren, was hier eigentlich passiert ist, und da wurde ja vor kurzem auch noch ein Waffenladen ausgeraubt von irgendeiner Person, befindet sich Rumi Wakasa auf dem Gebäude von Westopia auf dem Dach und schießt Chianti in die Schulter. Denn sie hat sich selber ein Scharfschützengewehr besorgt und hat jetzt quasi ein Damengambit ausgeführt, quasi mit einem Bauernopfer, in dem Fall Kobayashi, um den Gegner rauszulocken und in eine Position zu bringen, wo sie sich schlagen kann. Tja, jetzt ist das Ganze eher zu so einem Patt geworden, weil ja, sie können sich jetzt gegenseitig nicht wirklich was tun und bevor wir jetzt irgendwie jetzt noch weitere Schwierigkeiten haben, ziehen sich alle Seiten erstmal zurück und es endet alles so ein bisschen damit, dass Rumi die Organisation in die Flucht geschlagen hat. Vorerst. Denn Rum beschließt, ich muss vielleicht doch mein Auge wiederherstellen, das Auge, was ich noch habe, um wieder meine alten Fähigkeiten zu erlangen. Und vielleicht will er dafür das APTX nutzen. Das wird hier ominös in den Raum gestellt. Und wir beenden das Ganze mit einer kleinen Konversation mit Akai und Conan, weil Akai ist ja auch noch da, wo wir das Ganze nochmal abschließen und nochmal einen Bezug nehmen zu Akais Vater, zu Tomo Akai. Huiuiui, das war jetzt ganz schön viel Inhalt. So viel Inhalt übrigens auch an dieser Stelle, dass wir sogar mal zu diesem ganzen Fall einen eigenen Themen-Podcast gemacht haben. Ein ganzer Podcast nur über diese 7 Kapitel. Conancast Nummer 155 haben wir damals zum Release gemacht, weil dieser Fall was ganz Besonderes war. Und jetzt, wo ich ihn hier auch im Band, also man hat es vielleicht, ich war vielleicht sogar ein bisschen zu ausführlich, aber ich habe tatsächlich nur Sachen weggelassen. Ja, das ist ein Fall, da steckt unfassbar viel drin, allein in diesem Flashback-Teil. Und ja, ich bin ganz außer Atem von dieser ganzen Zusammenfassung. Wie fandet ihr den Flashback von vor 17 Jahren? Ich empfand ihn als einen der wichtigsten Fälle seit langem. Ich kann es nicht genau festmachen an jetzt irgendeinem bestimmten Band, irgendwie Nummer, keine Ahnung, 94 oder 97 oder 85. Aber ich erinnere mich ja noch dran, wie es damals war, als die Kapitel im Weekly erschienen sind. Und ich war da schon von Woche zu Woche total gespannt zu erfahren, wie es weitergeht. Und jetzt haben wir dann jetzt die Möglichkeit, die ganzen Kapitel am Stück durchzulesen in haptischer Form, was ich ja auch ehrlicherweise lieber mache, als das Ganze digital zu lesen, weil ich lese halt einfach lieber auf Papier. Und das war schon wirklich so was Besonderes. Das hat für mich so Ähnlichkeiten gehabt beim Lesen vom Gefühl her, wie beispielsweise die Scharlachrote Rückkehr. Oder auch als eben Akai vermeintlich erschossen wurde und gestorben ist. Also wirklich so die ganz, ganz großen Fälle Gut, da sind jetzt zwei Fälle, bei denen geht es vornehmlich ums FBI, um die Parallelen zur schwarzen Organisation mehr zu ziehen. Ja, es hat für mich so dasselbe Gewicht wie beispielsweise die Halloween-Party oder auch der Black Impact, weil hier geht es ans Eingemachte. Es geht hochkonzentriert um die Haupthandlung rund um die schwarze Organisation. Und durch diesen Flashback, was vor 17 Jahren passiert ist, erfahren wir wirklich wichtige Details und überhaupt alle Charaktere, die jetzt heute auftreten, beziehungsweise die ja so ein bisschen nebulös, ominös erst gewirkt hatten, wie beispielsweise Rumi Wakasa oder auch Hiro Kuroda. Wie hat er eigentlich dieses Aussehen bekommen, was ja schon ziemlich markant ist mit den ergrauten Haaren und dieser riesigen Narbe im Gesicht. All das wird hier aufgeklärt und wir bekommen haargenau die Details dazu. Und meistens sind es eben wirklich diese Flashback-Kapitel, jetzt in diesem Fall zusammenhängend, ein ganzer Flashback-Fall, die mir besonders gut gefallen. Gerade wegen dieses hochkonzentrierten Informationsgehalts und ja, es war einfach nur ein Genuss, das zu lesen. Viele Fans haben da speziell auch Parallelen gezogen zu dem, weil der letzte Organisationsfall, der große, den wir hier vorhatten, war in Band 100. Diese ganze Schlacht um Umisarojima. Und der Fall ist bei einigen Fans nicht so gut angekommen, beziehungsweise da haben einige Fans gesagt, es war ein großer Organisationsfall, aber dafür irgendwie doch ein bisschen nicht ganz so das, was wir uns erwartet haben, nicht ganz so gut, wie wir uns das erwartet haben. Und viele Fans, damals auch als die Kapitel wöchentlich rauskamen, haben gesagt, boah, das ist hier so viel besser als das in Band 100 und das ist wieder das von der Organisation, was wir uns erwartet haben. Und gerade wenn man diesen Vergleich mitgeben, muss ich auch schon sagen, also ich fand den Fall in Band 100 jetzt auch nicht unbedingt so schlecht, also er war schon ganz gut, aber für so einen großen Organisationsfall im Vergleich zu eben den Fällen, die du auch gerade eben angesprochen hast, war er nicht ganz so auf dem Level. Und da muss man sagen, dass das hier ist man wirklich deutlich wieder, geht die Kurve deutlich nach oben. Ich finde diesen Fall deutlich besser als in den in Band 100. Und ich finde auch gerade Rum, der in Band 100 da offiziell enthüllt wurde, im letzten Kapitel so ein bisschen. Was dann einfach nur so passiert ist und wir haben im Fall gesehen, er ist schlau, aber jetzt hier in diesem Fall kriegt Rum jetzt eher so seine Dimension, weil wir haben vorher immer nur so von ihm gehört, aber jetzt sehen wir ihn wirklich in Aktion, wir sehen ihn da in seinem Anzug, in seinem Bentley hinten mit der Zigarre im Mund, wie er da im Hintergrund die Fäden zieht und das alles macht und wir sehen ihn dann gleichzeitig im Flashback auch, wie er früher war und allein dieses Outfit, ne? Mit dem Hut und dem Monokel und der Jacke mit dem Fellkragen, was Conny auch auf dem Cover trägt. Also Rum, nachdem er ja nominell enthüllt wurde im letzten großen Organisationsfall, aber wo wir eigentlich nicht viel von ihm aktiv mitbekommen haben. Jetzt, das ist der Fall, wo er eigentlich richtig erst enthüllt wird. Also wir kennen seine Identität jetzt schon, aber hier wird er jetzt richtig enthüllt und eingeführt, wie er so in Aktion wirkt. Und da muss ich sagen, Rom ist für mich hier ein ganz großer Gewinner, auch wenn er so ein bisschen Fehler gemacht hat in der Vergangenheit, auch in der Gegenwart, dass alles nicht geklappt hat, wo man auch irgendwie wieder sagen kann, die Organisation ist zu inkompetent oder so oder ist zu schwach, was ja alles Beschwerden sind, die es gibt. Aber ich finde, Rom hat hier trotzdem sehr guten, tollen Eindruck auf mich gemacht insgesamt, kam sehr toll rüber. Und auch die anderen Figuren, Hue Kuroda, der ja in der Gegenwart offensichtlich ein Verbündeter ist und immer so stoisch und streng und stur ist, den sehen wir hier von einer ganz anderen Facette, weil früher in der Vergangenheit, da war er nicht so, da war er hat auch mal einen Witz gerissen und war aufbrausend emotional, wie er da den Rezeptionisten anbrüllt und den einen Pagen da in die Mangel nimmt und so sagt, das ist der Großmeister von Japan, wenn ihm was passiert, dann bist du dran. Und so. Und allein auch die Action, wie er da die Leute überwältigt. Also von Kuroda haben wir eine ganz andere Facette gesehen. Und er ist mir jetzt auch sympathischer geworden. Und ja, Rumi Wakasa, auch sie. Also alle drei, Hauptrumverdächtigen in Anführungszeichen haben in diesem Fall, sie sind alle nicht komplett aufgelöst worden. Also es war ein großer Fall, aber wir sind auch mit dieser ganzen Rumgeschichte, wir sind auch noch nicht fertig damit. Also es stehen auch noch immer Sachen im Raum, gerade mit Rumi Wakasar und sie, ja, sie, wo man so denkt, ist sie Verbündete, ist sie böse, muss man hier in dem Fall konstatieren, sie war. Also ihr Plan war, dass Kobayashi von der Organisation erschossen wird, was ja auch fast dazu gekommen wäre. Also es war einfach ihr Plan, wie er rum auch feststellt, sie hat keine Freunde und sie sieht die Menschen in ihrer Umgebung wie Bauern im Schach. Und ja, sie überfällt einen Waffenladen mit einem Messer, klaut sich da ein Jagdgewehr, schießt da auf Leute, lässt Leute erschossen werden, wenn es nach ihr ginge, nimmt sie alles in Kauf. Ja, also es wurde ja in der Vergangenheit Rumi ja schon mal einen Mord geschehen lassen, um Konnen zu testen, aber jetzt hier in dem Fall müssen wir endgültig feststellen, Rumi ist zwar nicht gut auf die Organisation zu sprechen, aber eine Verbündete und eine gute Person ist sie nicht, sondern sie ist deutlich mehr so in Richtung Wermut, eine Person, die ziemlich grau ist. Und dass diese Dimension jetzt hier neu bestätigt wurde, ist auch faszinierend. Sie hat hier einige ihrer stärksten Momente, also ich meine, das ist im letzten Kapitel schon so eiskalt, wie sie da plötzlich auf dem Dach auftaucht und so und was sie da alles geplant hat, wie sie das macht und auch in der Vergangenheit, was sie da alles leistet. Also ich finde, dieser Flashback setzt alle drei von diesen zentralen Rumfiguren super in Szene, hat mich bei allen dreien viel mehr Wertschätzung für die Charaktere, die ich vorher sowieso schon mochte, außer vielleicht Rum selber tatsächlich. Den mochte ich so am wenigsten bisher. Und ich finde, durch diesen Fall, die haben alle für mich, sind alle für mich deutlich greifbarer geworden und ich mag sie jetzt alle noch mehr als vorher schon. Und ohne, dass sie jetzt so abgeschlossen sind, weil zum Beispiel so Jody, muss man ja sagen, so ein Charakter wie Jody, das wird ja immer wieder kritisiert, die ist ja eigentlich so ein bisschen, ihre Geschichte ist eigentlich ein bisschen auserzählt und sie hängt jetzt halt noch so rum. Aber all diese drei Charaktere haben viel mehr Tiefe bekommen und wurden viel mehr ausgearbeitet, ohne aber, dass man sagen kann, so sind die jetzt abgeschlossen, das war es jetzt mit denen einfach. Und jetzt sind sie halt irgendwie noch da. Sondern alle haben noch so ein bisschen was, wo man sich denkt, so, das will ich sehen, wie es mit denen in dem Sinne weitergeht und so. Und deswegen ist es ein Fall, der sehr viel beantwortet, einige neuen Fragen aufwirft und gleichzeitig mir auch Freude darauf macht, wie es mit diesen Charakteren alle weitergeht, finde ich. Ja, ich möchte gern auch den Punkt aufgreifen mit dem Fallvergleich Organisation, der aus Band 100 verglichen jetzt mit dem hier. Da würde ich mich komplett anschließen und sagen, der Fall, den wir hier in Band 104 haben mit dem Rückblick, der bleibt mir viel, viel stärker im Gedächtnis als das, was in Band 100 geschehen ist. Auch wenn das wichtig war und da auch Action und alles passiert ist, aber hier haben wir nicht nur die Action an sich, sondern eben auch, wie ihr gesagt habt, wir kriegen die Vergangenheit zu sehen, wir kriegen die Charaktere zu sehen, wir ja kriegen das Puzzle so ein bisschen weiter komplett und ja erfahren im Prinzip mehr über die Charaktere, wie sie so waren, was sie konnten und ja auch wie sie sind, was so ihre Beweggründe sind. Und ja, wir erfahren halt von dem Fall damals von Koji, den wir aus früheren Bänden schon angeschnitten bekommen haben, wo sie ja dann die Sterbenachricht entschlüsselt haben und dann haben sie sie ja nochmal entschlüsselt, weil das erste Mal war ja nicht ganz richtig. Und jetzt erfahren wir quasi, wie dieses Setting, wie das passiert ist, also wie es dazu kam. Und wir lernen eben auch Amanda Hughes kennen aus dem Schlüsselloch, was für eine wichtige Person sie war, welche Kontakte sie halt hatte und dann eben auch nochmal einen Einblick in die Organisation, wie die so organisiert ist und ja, was Lasse auch sagte, wir lernen Rum kennen, wie er war, was er konnte, beziehungsweise ja, was er intellektuell kann und ja, kriegen sozusagen nochmal die Bedeutung, Rum ist die Nummer 2 und jetzt wirklich wird einem auch wirklich bewusst, welche Bedrohung dieser Charakter in Zukunft noch darstellen könnte und ja, auch er ist weiterhin mysteriös, weil Ja, eher eben dieses mit dem Zeit zurückdrehen, mein Auge wieder funktionsfähig machen einwirft, wo man denkt, wie soll das passieren? Und aber dann auch der Gedanke, wenn es passiert, was ja, kommt dann noch alles, weil die Sterbenachricht wurde ja von Conan auch soweit dann gelöst, die Amanda dagelassen hat mit dem Watch out, also pass auf jemanden. Und wenn man dann eben an diese Aktion denkt, die Rom da abgezogen hat mit einem super fotografischen Gedächtnis, also da kriegt man schon Respekt vor dieser Person. Und auch vor Rumi Wakasa hat man irgendwie Respekt und irgendwie bin ich erschreckt über ihre Entwicklung, weil gerade wie es im Text genannt wurde und wie Lasse gesagt hat, sie ist ja durch und durch eine böse Person. Sie ist bereit, andere Menschen, mit denen sie eigentlich in Freundschaft oder zumindest in kollegialem Verhältnis steht, mit denen sie sich eigentlich gut versteht, sie ist bereit, diese skrupellos zu opfern. Und wenn da nicht dieser glückliche Zufall gewesen wäre mit den Schuhen, was man sich auch mal in Erinnerung rufen muss, also Rum, der ja seine Augentechnik quasi verloren hat, hat trotzdem immer noch diese super Auffassungsgabe, dass er sagt, halt, Schuh anders, falsche Person in dieser angespannten Situation. Also das macht es ja auch nochmal bedeutsamer. Und ja, allein der Gedanke halt, dass Rumi einfach mal so sagt, ja, ist mir scheißegal, wer alles stirbt, hauptsächlich erreiche ich mein Ziel. Das ist schon sehr erschreckend. Also ja. Also wir haben ja echt viel gesehen. Auch allein, ja, die Konstellation des Falles an sich, sage ich mal, der Rückblick war ja schon super spannend und actiongeladen mit dem Hotel und wie die Organisation einen nach dem anderen ausgeschaltet hat. Und dann war Koji da noch mit seinem Versteckspiel, dann droppt er den Namen von dem Boss und das ist auch nochmal wichtig. Und dann ist Kuroda da, der halt auch seine Action hat. Und all das wird quasi abgeschlossen mit dem, wir sitzen wieder im Büro und Conan kommt auf die Sterbenacht zu sprechen. Und selbst dann ist dieser Spannungsfall ja noch nicht zu Ende, weil dann geht's ja weiter mit Chianti und Korn und Rumi und dieser ganze Geschichte und wir kriegen nochmal Spannung obendrauf. Also, ja, ich muss wirklich sagen, also, das ist echt ein super wichtiger Fall. Hat super viel Spaß gemacht, das zu lesen. Es war spannend, mitreißend und ich glaube, ich könnte ihn ohne Umschweife nochmal lesen. Also hat mir richtig, richtig gut gefallen. Bei Rumi bin ich ja immer noch so ein bisschen am Überlegen, ob das, was wir jetzt hier in diesem Fall gesehen haben, im Flashback und auch in der Gegenwart, wirklich ihr echter Charakter ist oder ob da doch noch am Ende mehr dahinter steckt. Also ob sie wirklich einfach so dieser total skrupellose Mensch ist, der so sagt, naja, ich benutze halt die anderen zur Not als Schutzschild und für meine Zwecke. Oder ob sie vielleicht doch noch einen guten Kern hat, weil ich will es mir einfach ehrlicherweise nicht vorstellen, dass sie so ein Ekelpaket ist, wenn ich ehrlich sein soll. Und allein, dass ich mir so diese Gedanken darüber mache, zeigt halt, okay, dieser Fall, der hat mich wirklich gecatcht. Die Charaktere sind jetzt durch ihre ganzen Background-Stories einfach greifbar geworden. Und in der Gegenwart verhalten sie sich ja alle doch eher so zurückhaltend, ja, und so nach dem Motto, naja, stille Wasser sind tief. Und wenn man dann so liest, was da vor 17 Jahren abgegangen ist und was sie eigentlich alle auf dem Kasten haben, gerade wenn sie aufeinandertreffen und dann da die Fetzen fliegen, das war einfach nur cool, ja. Also muss ich wirklich sagen. Und ja, jetzt bin ich da mal gespannt, ob der Eindruck, den wir hier ziemlich allumfassend und tiefgreifend von Rumi Wakasa bekommen haben, bestehen bleibt oder ob sie sich da vielleicht doch noch mal ändert, ob, oder was heißt ändert, ob sich am Ende herausstellt, naja, sie ist eigentlich doch ein guter Mensch. Ja, wie wir sie in der Vergangenheit sehen, sie ist natürlich ein bisschen kühl und abweisend zu Koji, der sich da aber auch, der so sagt sie, ach, so Frauen, das ist ja genau mein Typ. Und dann starrt sie ihn an und er lächelt einfach nur, in Klammern, Auch wenn Shukichi nur der Stiefbruder ist, scheinbar haben die beiden, also der adoptierte Bruder, scheinbar haben die beiden ja so ein bisschen den ähnlichen Frauentyp, doch so ein bisschen aufbrausendere Frauen. Ja, in der Vergangenheit, sie ist zwar ein bisschen abweisend und so, aber wir sehen ja, sie hat extreme Zuneigung zu ihrer Ziehmutter Amanda. Und Koji hat sie dann ja auch durch seine Taten so ein bisschen in ihr Herz geschlossen. Und ich sehe das in der Gegenwart einfach so, dass Rumi jetzt in den letzten 17 Jahren, sie ist, also man kann schon sagen, sie ist quasi getrieben komplett von Rache. Und das scheint ja all ihre Beweggründe irgendwie zu lenken, dass sie sich an der Organisation und den Leuten, die ihr Leben durcheinander gebracht haben, in irgendeiner Form rächen will. Und wir wissen ja, haben wir in vielen Fällen gelernt, Rache ist nicht gut, Rache bringt nichts, Rache ist für alle Seiten einfach nur schlecht und bringt keine Gerechtigkeit, macht nichts besser und so. Und es ist die Frage, ob dann noch die anderen Charaktere, die deutlich mehr auf der guten Seite stehen, weil Rumi ist nicht gut. Rumi ist böse, aber Rumi ist trotzdem nicht organisationsböse. Also, ja, sie macht schon böse Aktionen wie Jin, aber sie ist halt nicht in der Organisation. Und kann man deswegen noch irgendwie so, kann man sie da noch erreichen und sie von ihrem Pfad abbringen, den sie ja jetzt seit 17 Jahren verfolgt? Das ist durchaus eine spannende Frage, da stimme ich zu. Ja, bin ich auch gespannt, was daraus wird. Und ich weiß es auch nicht so genau, ob Rumi wirklich die böse Person ist oder ob sie sich als doch irgendwie gut entpuppt. Aber wenn das so sein sollte, wenn sie wirklich auf der guten Seite steht, dann fällt mir das, was wir aktuell gesehen haben, wirklich sehr schwer zu glauben, weil so wie es aussieht, hat Kobayashi ja nur überlebt durch das Glück, weil Rum gesehen hat, sie hat andere Schuhe an. Und ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass Rumi darauf gepokert hat und gesagt hat, ich weiß genau, dass der das sehen wird und dass der die davon abhalten wird und dass die deshalb nicht sterben wird. Das kann ich mir aktuell irgendwie nicht vorstellen. Also da bin ich sehr gespannt, wie die Geschichte weitergeht. Ja, ich sehe das wie Rum. Also ich sehe Rums Schlussfolgerung ja, dass Kobayashi das Bauernopfer war, also und dass Rumi so kaltherzig ist. Also ich sehe das auch so. Also sie hat zumindest billigend in Kauf genommen und eigentlich ist sie wahrscheinlich davon ausgegangen, dass Kobayashi das nicht überleben wird. Aber ja, das war es ihr scheinbar wert. Und wie gesagt, in ihrem zweiten Fall da in ihrer Wohnung hat sie ja auch mitbekommen, dass da ihr Nachbar plant, seine Freundin da umzubringen. Und da hat sie auch nichts gemacht, sondern hat Conn eingeladen, damit sie gucken kann, kann er den Mordfall lösen, der sich hier in meinem Wohnkomplex ereignen wird. Also ja, wie Rom sagt, also Menschen leben so, das sieht Rumi halt nicht so eng. Also für ihre Ziele und für ihre Absichten ist sie auch bereit, das einfach geschehen zu lassen. Und sie hat jetzt noch nicht aktiv jemanden umgebracht, aber sie hat auch aber sie hat mit einem Messer einen Waffenladen überfallen. Also sie ist auf jeden Fall eine Verbrecherin. Sagen wir es mal so. Sie ist auf jeden Fall eine Kriminelle. Und sie hat Chianti jetzt nicht umgebracht, nur verletzt, aber ich sehe es auch nicht so. Sie lässt Morde geschehen. Sie lässt das geschehen und ich gehe jetzt hier auch nach allem, was ich hier von ihr in dem Fall gesehen habe, aus, dass sie eigentlich auch wahrscheinlich keine Skrupel hat, selber auch zu töten. Und ja, damit ist sie halt so in Richtung Wermut, weil Wermut ist ja auch nun wirklich eine böse Person, die viele böse Dinge getan hat. Und Wermut macht auch mal gute Dinge, aber man muss sagen, Wermut ist eigentlich eine sehr böse Person. Und so ist Rumi auch eine böse Person und hat nicht mal unbedingt und ihre Ran, also Koji und Amanda sind schon tot, quasi. Und für die sie gute, freundliche Dinge getan hat, die sind schon tot, anders als bei Wermut in der Gegenwart, bei denen diese Leute noch leben, wo wir ihre gute Seite aktiv sehen können. Bei Rumi sehen wir das jetzt halt nicht mehr in der Gegenwart. Und ja, Lian krächen will und ja, muss man sehen, ob sie nach diesen 17 Jahren, ob es noch einen Weg für sie zurück gibt, von dieser kaltherzigen Persönlichkeit zurück zu einer etwas besseren Person, in Anführungszeichen. Also inwieweit ist vielleicht auch so eine Frage. Und ja, Detektiv Conn wird ja schon mal so kritisiert, dass die Charakterisierung irgendwann so ein bisschen auf der Stelle tritt, weil es halt so eine episodische Serie ist. Und jetzt ist die Frage, wird die Story sich wirklich so mit diesen Themen beschäftigen? Weiß man auch nicht, aber man kann trotzdem gespannt sein, inwiefern das noch aufgegriffen wird und wie es mit den Figuren weitergeht. Gut, und wie gesagt, wenn ihr noch ausführlicher uns über den Fall sprechen hören wollt, dann haben wir da, wie gesagt, den Conncast Themen-Podcast Nummer 155 Hannes mit Philipp und mit Wiebke, also die ganz große Runde, war da am Start, um den Fall in all seine Einzelteile zu zerlegen und auch auf die kleineren Aspekte einzugehen, wie zum Beispiel, dass Codenamen in der Organisation scheinbar vererbt werden können und weitergegeben werden können. Das haben wir jetzt hier gar nicht angesprochen, wird hier aber auch enthüllt. Also in diesem Fall steckt extrem viel drin. Deswegen den nächsten Fall, ein 3-Kapitel-Fall, wo es um den Elternbesuchstag an der Tetan-Grundschule geht. Und zu diesem Fall erzählt uns jetzt Olli ein bisschen was. Genau, wir kommen zum unruhigen Besuchstag. Ich bin auch immer noch ganz unruhig vom Fall vorher. Aber ja, da wird nochmal ein bisschen in den Nachrichten drüber geredet. Wir sind bei Professor Agasta, aber auch nicht mehr tiefgründig, weil sie auch nicht groß viel was ermitteln konnten. Ei fragt dann den Professor noch, ob er am nächsten Mittwoch, das ist der 16., trifft das auf uns auch zu, ich weiß es nicht, Zeit hat. Und da sagt der Professor aber, nee, er ist den ganzen Tag unterwegs, er hätte keine Zeit. Und Ei ist so ein bisschen enttäuscht und wir sehen, dass sie auf ihr Handy blickt und da eben jener Elternbesuchstag erwähnt wird. Und ja, dann geht es entsprechend direkt auf diesen Tag, den 16. Die Detective Boys sind auf dem Weg zur Schule und ja, freuen sich teilweise entsprechend, dass ihre Eltern zu Besuch kommen. Und sogar Connens Mutter hat sich angekündigt, was Ei so ein bisschen verwundert. Und Conn klärt sie dann auf, dass sie eben wieder in Verkleidung kommen wird als Fumio Edogawa, wie wir sie damals aus der Episode Besuch von den Eltern oder Bandzahl, weiß ich nicht mehr, aber von ganz früher kennen. Da will sie dabei sein, also sehr spannend. Und ja, dann gehen sie nochmal ein bisschen in den Einkaufsladen, weil sie noch ein paar kleine Dinge kaufen müssen. Da treffen sie unter anderem auf Maria, die wir kennen, und Takuma, den wir auch kennen. Die kaufen alles verschiedene Dinge. Und auch Keisuke Dano ist dabei, aus einer anderen Klasse. Und ja, der sorgt so ein bisschen für Unruhe. Der erzählt so Geistergeschichten über unheimliche Begegnungen und von irgendeinem menschenfressenden Blumenfeld oder irgendwie sowas. Also der, macht da so ein bisschen von sich reden. Und ja, sind die Schüler so ein bisschen beunruhigt, sage ich mal, weil er eben diese unheimlichen Geschichten erzählt. Aber dann kommen Kobayashi und Rumi, sie ist da, und sagen halt, Schulalltag geht ganz normal weiter, jetzt kommt Sport und dies und das und danach kommen dann auch bald die Eltern, ne, dann muss man das Klassenzimmer aufräumen und so weiter und so fort. Das geht dann so weiter seinen Gang. Und ja, währenddessen kommen die Kinder immer mal wieder auf irgendwas zu sprechen, unter anderem auf das Blumenfeld, was ja vor der Klasse ist, was so eine Art Schülerprojekt ist. Und ja, da hat dann Takuma plötzlich so ein ungutes Gefühl. Wir sehen eine Erinnerungsszene und ja, dann ganz plötzlich, kurz bevor es zum Elternbesuchstag kommt, also in ein paar Stunden haben wir noch, ein bisschen Zeit haben wir noch, aber plötzlich brennt das Blumenfeld, was eben vor dem Klassenzimmer ist. Und ja, das ist natürlich nicht gut. Wer weiß, wie weit sich das Feuer ausbreitet und so weiter und so fort. Ei beschließt dann entsprechend sofort und direkt zu handeln, nimmt eine Blumenvase mit Wasser und springt aus dem Fenster, während Conan den Feuerlöscher aus dem Gang holen wollte, um damit zu löschen, hat Ei dann entsprechend mit dem Wasser der Blumenvase den Brand verhindern können oder beziehungsweise, dass er weiter ausbricht und das Einzige, was eben entsprechend verbrannt ist, ist das Blumenbeet und ja, jetzt gilt es dann sozusagen entsprechend zu klären, warum ist das in Brand geraten? Steckt da mehr dahinter? War es Zufall oder doch Absicht? Und Conan ist da eben mit bei und ja, untersucht den Tatort ganz genau, findet entsprechend Hinweise und ja, ich sag mal so, er kombiniert dann entsprechend seine Dinge und kann den Fall dann entsprechend am Ende auch aufklären. Und dann kommt es noch zum Elternbesuchstag. Und ja, wer aber das in Brand gesetzt hat oder ob es, wie es in Brand geraten konnte, verrate ich an dieser Stelle nicht, um das alte Schema aufrechtzuerhalten. Und sage hier an dieser Stelle, lest euch den Fall gerne selber durch und ja, lasst euch entsprechend überraschen. Ja, ein Fall, der deutlich ruhiger daherkommt, wo wesentlich weniger auf dem Spiel steht. Es ist kein Mord, es ist keine Entführung, sondern es ist ein Rätselfall einer Grundschule. Und das ist natürlich auch kein Zufall. Das macht Gosho Aoyama natürlich auch absichtlich. Wir hatten das ja auch früher. Nach Black Impact hatten wir dann im nächsten Fall das große Geheimnis auf dem Schulweg, wo dann man nach einem Mädchen gesucht hat und zwischendurch gab es süße Katzen und so alles. Also auch hier ist es ein Fall, der absichtlich deutlich ruhiger daherkommt als der vorherige Fall, aber gleichzeitig auch noch so ein paar Sachen wieder neu etabliert und quasi ein bisschen den Status quo etabliert für was ist mit Rumi. Ist sie jetzt, sie ist noch in der Schule und so, das wird jetzt hier etabliert und was macht Rum eigentlich? Und wie geht er jetzt mit der ganzen Situation um? Sehen wir hier. Und parallel haben wir so ein bisschen einen süßen, ruhigeren Fall. Das Motiv ist sehr rührig und ja, und die Strafe für die Täter ist dann auch eher so versöhnlich, dann alles, wie das so aufgelöst wird. Alles ist ganz schön zu sehen. So ein bisschen so ein lockerer Fall zum Runterkommen, der ein bisschen so den neuen Status quo etabliert, beziehungsweise den vorherigen, und uns nebenbei so eine kleine süße Geschichte präsentiert, um nach diesem ganzen 7 Kapitel Achterbahnfahrt der Gefühle so ein bisschen wieder runterzukommen. Und das finde ich schön. Ja, also hier die 3 Kapitel entschleunigen auf jeden Fall gekonnt und ja, es eignet sich ja noch nicht mal wirklich ein Verbrechen. Es ist halt so, ja, der normale, aufregende Alltag von Grundschülern, der hier stattfindet, mit ja, den entsprechenden Sorgen der Betreffenden. Ich meine, das Motiv ist ja jetzt auch alles andere als irgendwie von Hass getrieben oder mit irgendwelchen bösen Hintergedanken. Insofern, ja, ist das, wie du sagtest, Lasse, ein Fall, um runterzukommen. Und ich denke, den hat es auch an dieser Stelle gebraucht, weil die vorherigen 7 Kapitel, die wir hatten, gerade die 4 Flashback-Kapitel, bei denen es ja ans Eingemachte ging, die hatten es in sich gehabt. Und wenn es jetzt dann direkt wieder bombig weitergegangen wäre, wäre vermutlich das Pulver des nachfolgenden Falls direkt so ein bisschen verschossen worden. Weil ich lese so diesen vorherigen Fall, schwarze Organisation mit allem drum und dran, hänge in Gedanken noch halb da drin fest und bin aber schon im nächsten Monsterfall drin. Und das wäre vermutlich vom Pacing her ein bisschen zu gut gemeint gewesen. Und deshalb sind hier die 3 Kapitel ja, entspannt und an dieser Stelle absolut passend. Ja, habe ich auch sehr passend und entspannend empfunden und auch sehr schön, ja, hier, dass wir hier wieder einen Fall an der Grundschule haben mit entsprechend den Kindern, die wir schon kennen, mit einer, ja, kleinen Geschichte sozusagen. Und auch, dass sich am Ende alles logisch auflöst, dass, ja, gute Gründe dahinter stecken, dass man das auch alles nachvollziehen kann. Und auch dieses zentrale Thema der Elternbesuchstag mit dem Anfang, wo Professor Agasar dann erst nicht kann oder wo er nicht klar ist, ja, er kann nicht dabei sein, was Ei so ein bisschen enttäuscht, und Connens Mutter will dabei sein, und ja, dann auch mit Maria, die auch ihre, ja, Gründe, die haben ja alle Eltern, die da besuchen wollen, und deswegen, ja, war das alles sehr schön zu sehen, auch dann am Ende entsprechend, wie der Besuchstag dann abläuft, und ja, das war alles sehr schön gemacht, und ja, das war wirklich alles schön, war alles entspannt, und das hat auch Spaß gemacht zu lesen. Das war schön, war gut, ja. Ja, auch gerade die kleine Szene am Ende mit Haibara und dem Professor, wo der Professor mal so den in Anführungszeichen so peinlichen Elternteil mal so raushängen lässt. Aber Haibara findet das dann ja auch im Endeffekt schön und so, wie das dann alles geregelt ist. Das war schon sehr süß, wie das dann alles gekommen ist. Auch mit Maria und Conan. Darf natürlich auch nicht fehlen. Und gleichzeitig für Heilbara natürlich auch so ein süßer Moment. Und dann aber auf der nächsten Seite auch so ein Moment, wo Heilbara, die gerade das alles ganz schön findet und so, also am Lächeln ist. Und gleichzeitig, ihre Vergangenheit bzw. ihre Feinde sind doch näher, als sie das vielleicht vermutet. Im doppelten Sinne. Wie wir auf den letzten paar, auf der letzten Seite sehen. Und das ist dann insgesamt sehr süß, aber am Ende gehen wir auch so ein bisschen mit so einem unguten Gefühl doch aus der Situation raus. Also es ist nicht alles in Ordnung an der Deltan-Grundschule, weiterhin nicht. Und das ist natürlich auch ein böser Gedanke, hier auch am Ende wieder mit Rumi, wo dann Rums Schergen sagen, ja, wir können sie da in der Schule nicht umlegen, sie wird sich nur irgendwie ein Kind oder ihre Kollegin als Schutzschild dann nehmen. Was auch irgendwie so ein Gedanke ist, dass also die Organisation auf die Schule schießt und Rumi dann Kinder nutzt, die dann um die Kugeln für sie abzufangen. Allein dieser Gedanke, dass das hier so angesprochen wird, während da drin so, ach hier, was ist 5 plus irgendwas gleich 7, und so. Und draußen, ja, na, wir würden hier jetzt gern rumschießen, aber können wir leider nicht. Ah, schade. Das ist natürlich ein ordentlicher Kontrast. Und ja, das muss natürlich auch sein, weil man fragt sich natürlich nach dem letzten Fall, wie ist das jetzt mit Rumi an der Schule, und das kriegen wir hier erklärt. Und deswegen ist dieser Fall in großen Teilen sehr, sehr süß, sehr, sehr schön, sehr, ja, ruhig und locker. Aber im Hintergrund, die Haupthandlung, die Organisation, es schwirrt alles noch rum. Und das wird hier in diesem Fall beides schön vermittelt, finde ich. Und ein letztes Kapitel haben wir in diesem Band noch, denn der Band endet immer wieder mit einem Cliffhanger. Der erste Fall, das erste Kapitel eines Dreikapitelfalls ist hier noch mit drin. Der Butler und das Rätsel, und dazu erzählt uns Jens nochmal kurz etwas. So ist es. Wir sind unterwegs im Shinkansen nach Tokio zusammen mit Kasua, Heiji, Momiji ist ebenfalls dabei und natürlich noch ihr Butler, der darf nicht fehlen, Muga Iori. Und ja, Kasua ist das Ganze natürlich nicht ganz so lieb, dass Momiji dabei ist. Momiji wiederum nutzt natürlich die Gunst der Stunde oder versucht es vielmehr, sich so ein kleines bisschen an Heiji ranzuschmeißen. Und gibt an, dass ja in Tokio am nächsten Tag der Wettbewerb mit dem Yakunin Issue, also den 100 Gedichten von 100 Dichtern, stattfindet. Und das Ganze ist wohl aber nur ein Vorwand, den sie nutzt, damit sie zusammen mit Heiji im Shinkansen fahren kann, denn ansonsten wäre dieser Zug, zumindest dieser Waggon, auch nicht menschenleer, bis auf eben diese Gruppe. So geht erstmal die Fahrt nach Tokio weiter und dann kommt im Abteil ein sichtlich angetrunkener Mann vorbei, der ein Getränk über Iori kippt und ja, sich dann so ein bisschen fadenscheinig bei Iori entschuldigt. Und Iori wiederum meint dann, ja, okay, ich muss jetzt mal kurz hier euch alleine lassen, ich muss mich ein kleines bisschen auf der Toilette frisch machen. Das nutzt er dann auch, die Gelegenheit, und während er so auf der Bordtoilette ist, findet er ein herrenloses Smartphone und das läutet auch. Er nimmt das Ganze ab, meldet sich und will dem Anrufer helfen und sagen, naja, wenn Sie den Besitzer suchen, kann ich Ihnen behilflich sein. Doch das Gegenüber meint, nö, nö, passt schon, ich wollte genau mit dir sprechen, Iori von der Sicherheitspolizei. Und in dem Moment realisiert Iori dann direkt, okay, derjenige kennt mich, weil er früher mal bei der Sicherheitspolizei gearbeitet hat, das dürften nicht allzu viele Menschen, sondern nur ein paar wenige wissen. Unter anderem diejenigen, die irgendetwas Böses im Schilde führen. Und dazu gehört der Anrufer am anderen Ende der Leitung, der dann auch direkt Iori unmissverständlich zu verstehen gibt, wenn du nicht das tust, was wir sagen, dann geht es deinem Fräulein, sprich Momiji, an den Kragen. Und zuallererst soll sich dann Iori seines eigentlichen Handys entledigen und das Ganze verschwinden lassen, damit er jetzt nicht noch irgendwie auf die Idee kommt, irgendwen einzuschalten. Und dann lotst der Anrufer Iori in ein anderes Abteil zu einem Mann, der zu schlafen scheint, de facto aber tot ist. Und es stellt sich raus, dass einer der Anrufer oder vielmehr der Gruppe um den Anrufer diesen Mann getötet hat. Und ja, jetzt soll Iori dann einen USB-Stick suchen, den dieser Tote bei sich haben müsste. Den soll Iori finden und auf das Waschbecken legen. Allerdings, egal wie gründlich Iori auch sucht, er findet diesen USB-Stick nicht. Und dann kommt es, wie es kommen muss. Er bekommt noch ein, zwei weitere Anweisungen von dem Anrufer und soll dann auch schließlich einen Koffer öffnen, was er tut. Und dann kommt Heiji vorbei und dann fragt er auch, ja, was machst du eigentlich hier, Iori? Warum bist denn du hier? Warum kommst du jetzt nicht in unser Abteil zurück? Naja, und Iori, der schaltet relativ schnell, erzählt dann so ein bisschen verklausuliert, aber unmissverständlich für Heiji zu verstehen, okay, ich befinde mich hier gerade in einer etwas brenzligen Situation, beziehungsweise wir alle sind in so einer etwas brenzligen Situation. Und fragt dann noch, ob Heiji verstanden hat und Heiji mit ganz starkem Dialekt, tja, wat mut, dat mut, also, ja, gibt Iori wiederum zu verstehen, ich habe verstanden, meldet sich dann auch bei Conan und meint, es ist genau wie wir gedacht haben. Insofern muss jetzt Muga Iori nicht mehr alleine sich um diesen Anrufer und diesen Fall, der sich da langsam zusammenspinnt, entspinnt, kümmern, sondern Conan und Heiji sind mit an Bord. Wie das jetzt allerdings genau weitergeht, erfahren wir hier nicht, denn da endet dieses Kapitel und damit auch ja alle Fälle aus Band 104. Und Band 104 lässt uns somit mit einem Cliffhanger zurück. Ja, das ja, aber ich finde, er ist nicht so schlimm. Also, wir haben hier den Einstieg des Falles, der ist auch wirklich sehr spannend, finde ich. Also, ich bin gespannt darauf zu erfahren, wie es weitergeht. Auch, ja, um, vielleicht um mehr noch über Iori zu erfahren, der uns ja diese Narbe auf seinem Arm präsentiert hat. Und wir erfahren noch, er ist bei der Sicherheitspolizei gewesen, jetzt aber Butler. Und, also, ja, und deswegen kommt da vielleicht noch mehr, also ja. Und dann eben diese, ja, Kriminalgeschichte, sage ich mal, der Gedanke, wer sind diese Leute, was wollen die überhaupt, oder wir wissen was, die wollen irgend so einen USB-Stick, aber der ist nicht da, also wo ist der, wird der noch gefunden und so. Und dann auch die Frage, wie haben Conan und Heiji das rausgefunden, beziehungsweise wie genau. Vielleicht kommt das ja noch, konnte Heiji aus der einfachen Konversation, die Iori da führt, sich erschließen, dass er eben in dieser Situation ist, dass jemand bedroht wird, ermordet wurde oder wie auch immer. Und ja, wir gehen jetzt aus diesem Fall, raus, wie ich finde, relativ entspannt mit Heiji, der ganz klar zu Conan sagt, hey, es ist genauso, wie wir gedacht haben. Also vermutlich, Iori wird bedroht und hier ist was Dunkles, Finsteres im Gange. Wie wir das schon vermutet haben, genau das ist es. Und ja, in den nächsten Fällen werden wir uns dann wahrscheinlich damit beschäftigen, wie das aufgelöst wurde oder wie sie darauf gekommen sind, dass es dazu kommt. Aber das kann man halt ganz entspannt angehen, finde ich. Also klar ist es spannend. Man will erfahren, wie es passiert ist oder was noch passiert. Aber trotzdem, finde ich, ist es so ein bisschen abgeschlossen mit der Aussage, es ist, wie wir gedacht haben und wir gucken mal, was passiert. Es ist ein schönes Ende für diesen Band. Wo wir aber diesmal nicht darauf hingewiesen werden, ist mir gerade das aufgefallen, das ist das übliche Detective Conan Band 104 Ende. Ja, auch nicht am Rand. Nee, es fehlt hier. Das hat man leider vergessen. Schade, aber ist jetzt auch kein... Das ist das geringste Problem mit diesem Band. Ja, es ist ein schöner Fall. Es steht mit Iori. Also es ist so ein Fall, wo Conan tauchte ja wirklich nur am Ende in einem einzigen Panel mal auf. Und auch Heiji hält sich hier noch sehr im Hintergrund. Der Fokus ist komplett auf Iori ab einem bestimmten Punkt und wie er das Ganze angeht. Das ist natürlich eine schöne Abwechslung. Und ja, ist jetzt auch nicht das innovativste Szenario. Einer wird übers Telefon bedroht von irgendwelchen Leuten und muss was für sie ausführen und damit irgendwie umgehen und Leuten heimlich Zeichen geben. Das ist eine bewährte Struktur so im Bereich Drama, Thriller und so, aber hier auch gut umgesetzt. Und genau, und natürlich auch interessant, wir begeben uns hier mit Journalisten und politischen Skandalen. Das hatten wir ja schon ab und zu mal in Detektiv Conan. Erwähnungen von Politik und den Machenschaften da irgendwie. Das ist natürlich interessant. Und auch die Beziehung, Vergangenheit von Momiji und Iori, die hier so angeteasert wird. Da freut man sich natürlich noch auf mehr. Und in dem Sinne finde ich, ich finde es immer schöner, wenn am Ende von Detektiv Conan, wenn so ein Drei-Kapitel-Fall, wenn das erste Kapitel am Ende von einem Band ist und der nächste Band dann mit zwei Kapiteln anfängt, finde ich das besser, als wenn jetzt in Band 104 die ersten beiden Kapitel und dann im nächsten Band nur noch das Abschlusskapitel ist. Das finde ich immer, das finde ich nicht so schön. Und hier, so finde ich das ideal, das erste Kapitel mit den grundlegenden Informationen und so als Cliffhanger, finde ich das sehr schön, finde ich das schöner. Und so ist das hier in diesem Band. Und deswegen gefällt mir dieser Abschluss sehr gut. Ja, ich finde auch, es ist ein guter Abschluss für diesen Band. Eben hatte ich ja gesagt, der Drei-Kapitel-Fall in der Titan-Grundschule, das war so ein schöner Fall, um mal wieder durchzuatmen und zur Ruhe zu kommen. Und jetzt baut sich dann doch wieder so ein bisschen was Spannenderes auf. Auch was, wo es um Leben und Tod geht hier mit... in der Bedrohung von Momiji. Und ich muss auch sagen, ne, Olli, du hast recht, das ist jetzt nicht so der Cliffhanger, bei dem ich sagen würde, wow, ich bin jetzt hier komplett verwirrt zurückgelassen und muss sofort wissen, wie es weitergeht. Klar, natürlich ist es spannend, das Ende. Und ich will auch wissen, was jetzt als nächstes passiert. Aber es wäre heftiger gewesen, wenn das Ganze bei dem Flashback gewesen wäre oder bevor der Flashback eingesetzt hat. Und ja, unterm Strich kann ich wirklich sagen, es ist ein Abschluss, der mir Lust auf Band 105 macht, weil ich schon mal weiß, okay, es geht weiter mit Heiji und Kazuha, die sind dabei. Und wir haben schon mal einen guten Anfang gemacht mit dem aktuellen Kapitel. Genau. Und da wir jetzt am Ende des Bandes angelangt sind, erwartet uns natürlich noch das kleine Lexikon der Meisterdetektive, wo diesmal Mariko Sakai vorgestellt wird. Mariko Sakaki. Was hat uns Gosho Aoyama denn zu dieser Dame zu erzählen, Olli? Ja, zu dieser Dame gibt es zu sagen, dass sie Expertin für Kriminaltechnik ist und dem Kriminaltechnischen Institut der Polizei Tokio angehört. Und sie ist dort als Gerichtsmedizinerin tätig, hat daher Kenntnisse in Naturwissenschaft und Forschung, Aber sie hat auch beim FBI gelernt und kann dadurch Gutachten erstellen von Tätern, nehme ich mal an. Und damit kann man dann eben entsprechend Rückschlüsse auf die Personen ziehen und Umfeld und was weiß ich, so ziemlich breites Thema. Ja, und wenn sie das halt macht, dann stürzt sie sich da so drauf, dass alles andere um sie herum gerät in Vergessenheit. Und manchmal, ja, nutzt sie da auch nicht ganz die korrekten Rechtswege, sage ich mal, begibt sich in gefährliche Situationen und so, die etwas brenzlig werden. Aber oft ist das quasi dann auch der Schlüssel, um eben die Fälle zu einem Abschluss zu führen. Und ja, dann werden noch ihre beiden Kollegen da genannt, mit denen sie zusammenarbeitet. Und Aoyama gibt uns am Ende noch den Hinweis, dass einige der Drehbücher von der Serie auch, ja, oder der Autor oder die Autorin auch Drehbücher für die Conan-Filme geschrieben hat. Also die Serie hier schreibt, hat auch schon mal Conan-Drehbücher geschrieben bei einigen Filmen. Und ja, da findet findet Aoyama dann sehr interessant, wenn es quasi mal einen Film mit den beiden Hauptcharakteren geben würde, also Conan und Mariko. Und dass es vielleicht spannend wäre zu sehen, wie die beiden aufeinandertreffen. Ja, das ist natürlich auch so spannend, weil wie für so Detektivgeschichten üblich, wie so Sherlock Holmes und auch andere, haben wir ja in Detektiv Conan keinen Gerichtsmediziner-Charakter. Also wenn man irgendwie so amerikanische Dramen wie sowas wie CSI oder NCIS oder sowas guckt, da gibt es ja auch immer so einen Dedizierten, da gibt es einen Gerichtsmediziner und da gibt es meistens so einen Forensiker, die sich um diese Sachen kümmern. Und in Detektiv Conan, das ist ja alles, es gibt die Spuransicherung und die werkelt immer so im Hintergrund und dann kriegen dann auch die Polizisten immer Ergebnisse genannt, aber wir haben keinen so einen dedizierten Charakter, der sich um Obduktion oder um Forensik kümmert. Und ja, deswegen wäre das natürlich schon ein ziemliches Kontrastprogramm, mal dann zu sehen, wie dann so ein Fall, der sich eher mehr um die Forensik dreht, wie das aussehen würde. Aber wie Aoyama hier auch sagt, Mariko Sakaki, das ist eine Realfilmserie, also mit echten Schauspielern, und Conan ist animiert. Also wie da irgendwie das gestaltet, das Crossover natürlich schwierig, aber ja, ist eine interessante Figur, die hier ausgewählt wurde. Wir hatten ja in den letzten Bänden so ein bisschen, also manchmal denkt man so ein bisschen, ah, jetzt gehen Aoyama langsam die Detektive aus, so nach 100, über 100 Bänden, weil so in Band 101 Rohan Kishibe aus Jojo war schon eher so, na, ist das wirklich ein Detektiv? Naja, also und Seiko Fuji in Band 102 aus Police in a Pod ist ja auch eher, ist zwar auch eine Polizistin, aber auch eigentlich eher so eine Comedy-Serie. Aber jetzt so hier Mariko Sakaki, das ist eine wirklich langlebige Mystery-Serie aus Japan im Fernsehen. Auch im letzten Band Professor Layton im Bereich der Videospiele natürlich auch ein toller Charakter. Und da muss ich sagen, in den letzten beiden Bänden hat sich damit für mich wieder so ein bisschen mit den interessanten Rätselserien auch so wieder ein paar interessantere Einträge gegeben als so vielleicht so ab und zu mal vorher. Ja, muss man mal schauen, ob sich da irgendwann mal was ergibt. Ist wahrscheinlich eher unwahrscheinlich, aber ich denke gerade so gerade im Punkt auf schwierig zu vereinen, real Leute und animierte Leute, denke ich an den Punkt, wie Maikoraki es in den Anime geschafft hat. Und vielleicht passiert das ja auf dem Wege irgendwie, dass man sagt, ach komm, wir engagieren jemanden, der gut zeichnen kann. Oder die wissen das ja, wer da zeichnet. Oder Aoyama zeichnet dasselbe, das kann ja auch sein, dass er sagt, ach komm, ich mal dich da einfach mal rein. Das kann ja durchaus passieren. Ja, ein animierter Crossover-Film wäre natürlich deutlich leichter umzusetzen als irgendwie ein Realfilm-Crossover oder gar ein gemischtes Crossover wie sowas wie Falsches Spiel mit Roger Rabbit. Ich glaube, das wäre eher so ein Desaster mit der aktuellen Animationsqualität und wie das alles funktioniert. Aber Ein animierter Crossover-Film wäre nicht unmöglich, aber ich glaube, dafür ist dann, also es ist zwar so ein Drama, was seit über 20 Jahren läuft in Japan, aber ich glaube, dafür ist das jetzt auch nicht unbedingt so das riesige Franchise, dass sich da so ein Crossover-Film wirklich animiert lohnen würde. Ich warte ja immer noch auf, fällt mir, ich habe gerade so überlegt, was für Detektive gibt es denn noch so, die man reinmachen würde. Da gibt es ja auch immer so, spekulieren die Fans ja auch mal ganz gerne, wer da noch irgendwie übrig ist. Und einer, den sich Aoyama vielleicht noch aufspart, wer weiß, ob der jemals noch kommt, aber irgendwann muss doch eigentlich nochmal Batman abgebildet werden, der ja als weltbester Detektiv bekannt ist. Also irgendwann müssen wir doch auch nochmal Batman im Detektivlexikon sehen. Aber vielleicht spart Aoyama sich den auf für einen der letzten Bände, wer weiß. Dann haben wir am Ende des Bandes auch noch einmal die übliche Werbung. Die Jaiba-Doppelseite ist wieder mit dabei, wo Jaiba beworben wird von Gosho Aoyama, vom Autor von Detektiv Conan. Dann Chainsaw Man, Witch Watch, Chainsaw Man Buddy Stories, Detektiv Conan Lone Wolf Edition, Noah of the Blood Sea, Ich kämpfte 10 Jahre zwischen den Dimensionen und kehrte als Legende zurück, Bungo, Stray Dogs, Beasts, Goodbye Eri, auch von dem Autor von Chainsaw Man. Und dann am Ende nur noch die Stoppu-Seite. Und damit sind wir durch mit Detektiv Conan Band 104. Ja, also wir haben es ja schon in den Beschreibungen und in den Diskussionen durchblicken lassen. Alleine mit diesem ersten Fall ist das eine der wichtigsten Bände der letzten Zeit von Detektiv Conan, einer der spannendsten. Also das alleine das ist ein echtes Highlight. Der Fall an der Schule dann ist der ideale Epilog, um dann noch so ein bisschen runterzukommen und jetzt den neuen Status quo zu etablieren. Und dann noch ein Fall als Cliffhanger, als Übergang für den nächsten Band, der einem Lust macht, den nächsten Band auch noch zu kaufen. Und mit dieser Struktur muss man sagen, also wir haben einen Mordfall, einen spannenden thrillermäßigen Flashback ohne Atempause. Wir haben einen rätselmäßigen Fall und dann am Ende doch so einen thrillermäßigen Mordfall. Also da werden die verschiedensten Facetten von Detektiv Conan sehr gut abgebildet und ich würde sagen, es ist wirklich einer der besten Detektiv Conan Bände seit langem und vielleicht insgesamt auch aller Zeiten. Und das macht es nur noch umso trauriger, dass der leider von so vielen Fehlern geplagt ist, wie wir es am Anfang gesagt haben. Das hält den Band natürlich nicht davon ab, extrem, extrem gut zu sein. Es ist ein sehr toller Band. Inhaltlich ist der da auf jeden Fall ganz oben mit dabei. Nur eben dieser kleine Wermutstropfen bleibt mit der deutschen Umsetzung, aber trotzdem natürlich für jeden Detektiv-Con-Fan, also Detektiv-Con-Fans, jetzt kauft man wahrscheinlich den sowieso, aber ja, es ist für jeden Detektiv-Con-Fan ein Muss und ich würde sagen, insgesamt einer der besten Bände der Serie, würde ich sagen. Ja, wenn mich jemand fragen würde, ja, ich bin Fan, ich sammle aber nur so ausgewählte Bände. Welche bräuchte ich denn? Würde ich auf jeden Fall Band 104 mit reinpacken in meine Empfehlung, weil er halt wirklich sehr wichtig ist, um zu verstehen, wer ist Rumi Wakasa, wer ist Rum, wer ist Hiyo Kuroda, allein deswegen. Und um zu verstehen, naja, was ist denn da jetzt eigentlich genau vor 17 Jahren passiert? Das wurde ja in vielen Bänden vorher schon so ein bisschen angeteasert, auch immer mit ein Stückchen mehr an Informationen, an Input, aber es war noch nie so komplett aufgeklärt worden. Und mit Band 104 bekommen wir hier jetzt die ungeschönte, detaillierte Wahrheit präsentiert, schwarz auf weiß. Und allein deshalb ist dieser Band einer derjenigen, die jeder im Regal stehen haben sollte, der sagt, naja, ich sammle nur so ein paar auserkorene Detektiv-Conan-Bände. Diejenigen, die sowieso überwiegend die Reihe sammeln oder halt alle Bände von A bis Z, werden ihn sich ohnehin holen oder haben ihn schon zu Hause stehen. Und ja, insgesamt kann ich nur sagen, eine klare Kaufempfehlung für diesen Band. Trotz der ja, formalen Ungereimtheiten, die wir am Anfang des Conan-Casts jetzt hier besprochen hatten. Aber am Ende kommt es für mich immer darauf an, was hat der Band inhaltlich zu bieten. Und wenn der Inhalt mich wirklich catcht, dann schaue ich auch über irgendwelche Folgefehler aus den Weeklies oder auch irgendwelche neu gemachten Fehler hinweg, was mir natürlich leichter fallen würde, wenn diese Fehler nicht da wären, klar. Aber um es jetzt so als ein Fazit zu packen, insgesamt überwiegen die positiven Eigenschaften von Band 104 die negativen bei weitem und deshalb von mir eine klare Kaufempfehlung für die Ausgabe. Ja, da kann ich mich nur anschließen, auch ja, wenn eben besagte Kritik, die wir geliefert haben und auch ja, der Anfang, ihr habt's gehört, mich etwas wurmt, so tut das dem Inhalt des Bandes, der eigentlichen Story, nicht wirklich den Abbruch. Es ist trotzdem spannend und mitreißend und ja, es ist alles mit dabei. Wir haben den spannenden Auftakt, wir haben die Hintergrundaufklärung, wir erfahren über Charaktere und deren Fähigkeiten. Dann wird's etwas ruhiger und entspannter, immer noch mit der Hauptstory im Hintergrund, wo die zentrale Frage gestellt wurde, diesmal von Rum, was ich mich früher auch schon in anderen Bänden gefragt habe, warum ist Rumi eigentlich immer noch da? Ja, und dann entsprechend die Ankündigung des neuen Falles mit in dem Shinkansen, wo wir mehr über den Butler vielleicht erfahren noch. Also ja, auch wieder spannend aufbauen für den nächsten Band. Und ja, für diesen Band würde ich sagen, er gehört auf jeden Fall mit in die Conan-Sammlung sowieso. Aber auch ja, für wichtige Hintergrundinformationen und die Haupthandlung, da ist dieser Band auf jeden Fall ganz vorne mit dabei und ja, liefert spannende Lesezeit, von daher den Band auch gerne sich zulegen. Das war unser Fazit zu Detektiv Conan Band 104. Der nächste Band, Band 105, erscheint in Deutschland aktuell planmäßig am 17. Januar 2025. Da müssen wir also noch ein bisschen drauf warten. Alle Kapitel aus diesem Band kann man aber jetzt schon im Detektiv Conan Weekly lesen, wenn ihr das möchtet. Und wenn ihr da irgendwelche Fehler seht, dann schreibt doch gerne Egmont Manga auf Social Media oder irgendwo sonst an. Und wir hoffen mal, dass in dem Band es dann wieder besser würde mit der Fehlerkorrektur. Das war es jetzt auf jeden Fall erstmal mit unserer Besprechung zu Band 104 und diesem Themenpodcast. Ich verweise noch auf unsere Projektseiten connews.org. Da informieren wir euch über alle News rund um Detektiv Conan und Gosha Oyama. Conforum.org, da könnt ihr mit anderen Leuten diskutieren. Wir haben auch einen Discord-Server, connews.org/discord, da findet ihr den Invite-Link. Und wenn ihr euch allgemein um die Serie informieren wollt, dann haben wir auch ein Wiki, conwiki.org. Da könnt ihr ganz viele Sachen zu Detektiv Conan und den anderen Serien von Gosha Oyama nachlesen und auch selber Wissen beitragen. Auf Social Media sind wir zu finden, auf YouTube, auf Facebook, auf Instagram, auf Twitter, auf Mastodon und auf Blue Sky, überall unter dem Handle @ConanNews, da findet ihr uns. Unterstützen geht über unseren Patreon, indem ihr über unsere Amazon Affiliate Links einkauft oder indem ihr unseren Discord-Server mit einem Nitro Boost ausstattet. Ich bedanke mich ganz recht herzlich fürs Zuhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ja, auch ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören und ja, danke für diese grandiose Partie, die wir hier hatten. Ja, ganz herzlichen Dank, dass ihr bis zum Schluss des Podcasts dabei gewesen seid und hoffentlich konntet ihr einige für euch wertvolle Infos mitnehmen. Bis zum nächsten Mal, wir hören uns.